Ja, willkommen zum Genusscast 32 und gleichzeitig wird das auch eine Liedkultursendung. Wir machen das diesmal als Crossover, weil es eine besondere Sendung ist, die auch anders ist als alle anderen. Ich sitze hier mit Jan. Hallo Jan. Hallo Maha. Ja, und wir wollen über Zigarren sprechen. Und wie jetzt die Hörer des Genusscasts wahrscheinlich schon merken, fehlt der Peter. Peter musste auf Dienstreise kurzfristig und ist jetzt leider nicht verfügbar in dieser Stadt. Und das bedauere ich sehr, da hatten wir aber unsere Planung schon gemacht. Und deshalb mache ich das jetzt hier mit Jan alleine. Und dadurch, und nicht nur dadurch, bekommt das hier noch mehr auch den Charakter einer Liedkultursendung. Und ich möchte das auch in den Channel posten. Nicht, um mich zu wiederholen, also einige wenige werden es dann sozusagen zweimal in ihrem RSS-Reader haben, müssen es dann aber nicht zweimal hören, ist ja klar. Aber es hat halt den Vorteil, dass man auch nochmal ein bisschen für die jeweils andere Seite Werbung machen kann, weil ich von Leuten weiß, die den Genusscast nicht hören, weil die ersten Sendungen halt nicht so ihren Ansprüchen genügt haben. Ich glaube, das hat sich jetzt wirklich gewandelt. Und andersrum gibt es halt Genusscast-Hörer, die gar nicht wissen, dass es dann noch einen anderen Podcast gibt, nämlich 1337kultur.de oder liedkultur.de. Und ich hatte zwischenzeitlich leider auch Probleme mit meiner Webseite und so, die ich aber alle gelöst habe, und zwar selbst. Ich bin ganz stolz auf mich. Ja. Ich kann mich daran erinnern, dass es eine Weile Probleme mit dem RSS-Feed gab. Ich nehme an, das waren diese Probleme. Ach, weißt du, weißt ja gar nicht, was ich alles für Probleme hatte. Ach ja, Umstellung auf Apache 2 und sowas und das von einem. Also ich habe immer wieder gemerkt, dass ich mich wirklich nicht als Hacker bezeichnen darf. Also ich habe es hinterher hingekriegt, also das kann dann wieder dafür sprechen. Aber ich habe so geschwitzt und so die Nächte mir um die Ohren geschlagen wegen Kleinigkeiten, die ich nicht durchschaut habe. Weißt du, wenn du da um 4 Uhr morgens sitzt, und es geht immer noch nicht und du willst aber, dass es geht, und oh, das ist so frustrierend. Ja. Weil hinterher, wenn es dann geht, dann kann man sich freuen, aber es ist, man hat viel gelernt. Ja, dafür macht man es, aber es ist irgendwie, ich meine, es ist ja nicht mein Hauptberuf, und dann denkt man irgendwann, ich war wirklich kurz davor, alles hinzuschmeißen, und ich gesagt, das tue ich mir nicht an, und dann hat es aber doch geklappt. Ja, aber jetzt nicht abschweifen, können wir noch genug im Laufe der Sendung. Es geht heute um Zigarren und deshalb erstmal zunächst die Frage, wer bist du? Und dann als nächste Frage, wie kommst du auf Zigarren? Okay, mein Name ist Jan Kraczowski. Maha und ich, wir kennen uns, glaube ich, aus unserer Piratenzeit, auch wenn ich nicht mehr aktiv bei den Piraten aktiv bin. Ich bin Informatiker, heutzutage eher als Scrum Master und Coach unterwegs, und zwar in der Schweiz, in Zürich, bei einem kleineren oder mittelständischen Softwareentwicklungsunternehmen, und ich habe früher tatsächlich selten Zigarren geraucht, so der Klassiker einmal zu Silvester und einmal zum Geburtstag im Jahr. Es waren wahrscheinlich auch nicht unbedingt die besten Zigarren, die ich zu dem Zeitpunkt geraucht habe. Und das hat sich jetzt so in den letzten 1,5 Jahren stärker gewandelt, dass ich mehr oder weniger regelmäßig jetzt Zigarren rauche, und zwar häufig einfach auf dem Balkon. Nach einem anstrengenden Tag ist das ein schönes Mittel, um einfach wieder runterzukommen und auf andere Gedanken zu kommen. Ja, das klingt interessant. Also ich bin ja nun tatsächlich Nichtraucher, und von daher sehe ich auch Rauchen kritisch. Ich mag das immer nicht, wenn man in so ein Raucherlokal gehen muss und so, und dann drehen bei mir die Augen. Ich habe da große Probleme durch meine Kontaktlinsen. Ich habe aber auch Atemwegsprobleme. Das heißt also, ich muss dann oft husten und so. Das ist dann richtig unangenehm. Deshalb bin ich also auch nicht so fürs Rauchen. Ich halte aber das Thema Zigarren für sehr interessant und ich habe auch tatsächlich mal, ich glaube, man kann Nichtraucher sein und trotzdem was von Zigarren halten. Also ich sehe mich interessanterweise auch eher als Nichtraucher, weil ich normalerweise keine Zigaretten oder sowas rauche, aber ich rauche halt gerne ab und zu mal eine Zigarre. Ja, das ist ja mehr so die Genussschiene. Ich glaube, dass der normale Raucher, das klingt jetzt total dumm, aber so der Zigarettenraucher ja auch vor allem, also viele, wenn nicht sogar die Mehrheit, das nicht unbedingt aus Genuss tun, sondern eben, weil sie tatsächlich abhängig sind und das dann tun müssen. Und ich das so sehe, ich bin jetzt gerade wieder im Zug gefahren, und da saß gegenüber von mir jemand, der wirklich, also der wurde schon nervös, ne, wenn wir uns in dem Bahnhof näherten, und hat dann nochmal bei der Schaffnerin nachgefragt, weil der Zug jetzt Verspätung hat, wie lange der im Bahnhof steht. Das hat dann dazu geführt, dass dann nach kurzer Zeit alleine vermutlich wegen seiner Person, vielleicht gab es noch andere, die Schaffnerin durchgesagt hat, wie lange wir am Bahnhof stehen. Und der ist wirklich immer raus und hat dann da, und ich konnte es dann so von meinem Platz aus beobachten, da schnell eine Zigarette gerade wieder reingesprungen. Und dann roch der so ganz, sogar praktisch in so einer Wolke da rein. Und ich glaube wirklich, dass das ein Suchtproblem bei ihm war. Denn ich kann mir das nicht als Genuss vorstellen, auf dem zubigen Bahnhof da schnell noch eine Zigarette zu rauchen. Also das ist auch tatsächlich dann kein Genuss mehr. Das ist, glaube ich, dann kein Genuss mehr, das denke ich auch. Aber genießen finde ich eigentlich immer gut und denke, mit den bei den Zigarren und beim Rauchen von Zigarren geht es auch um Genuss. Und ich habe da verschiedene Erfahrungen gemacht, die kann ich ganz kurz mal zum Besten geben, aber danach redest du. Also ich habe... Ich bin ja im Baskenland viel unterwegs gewesen. Im Baskenland ist es so Usus, dass man am Ende des Essens einen sogenannten Cognac, der wird nur so genannt, das ist der kommt nicht aus Cognac, sondern es war irgendwie oft spanischer Weinbrand. Da ist dann trotzdem Cognac. Dann wurde dann also der Cognac da gereicht und dazu ein sogenannter Purro, das ist so eine Zigarre halt eben. Und dann musste man das, dann wurde das, das ist irgendwie ja zum Rituellen dazu. Und jeder tat das da. Und Baskenland ist ja auch so, dass das eben auch Männer und Frauen tun. Und teilweise auch Jugendliche. Also ich war erstaunt, die hatten dann alle da so einen Birro im Mund. Und da habe ich mich dann, wollte ich mich nicht entziehen. Und meistens war mir danach nicht gut. Das, da sind wir dann auch schon bei der Gesundheitswarnung. Ich denke, hier ist noch irgendein GSM-Gerät an. Das sollte nicht sein. Und dann habe ich das immer bedauert. Und es gibt sogar eine Sache, wo ich mal als Student ein Problem hatte, weil ich in einem Theaterstück gespielt habe. Kennt vielleicht der eine oder andere, also mit so einer studentischen Gruppe. Jungen Leuten, die Katze auf dem heißen Blechdach. Und obwohl ich damals noch jung war, also Student, bekam ich immer, das lag an meinem Aussehen oder am Auftreten, ich weiß nicht, ich bekam halt nicht die Rolle des jugendlichen Liebhabers, sondern ich bekam die etwas gesetzteren Herren. Also bei Nora oder in Puppenheim musste ich dann den Ehemann spielen von Nora, und bei der Katze auf dem heißen Blechdach eben habe ich den Big Daddy gespielt, und der Big Daddy ist der heftige Zigarrenraucher aus den Südstaaten, der ja noch während des Theaterstücks seinem Lungenkrebs erliegt, was sogar im Theaterstück dann nicht auf der Bühne gespielt wird, aber im Hintergrund. Also er ist dann im Nachbarzimmer, wo er dann verstirbt, und man soll nach den Regieanweisungen da sein Husten und Stöhnen hören. Also das ist ziemlich heftig. Im Film hat man das dann anders realisiert, aber eben, wo man im Film die Möglichkeiten hätte, das gleichzeitig zu zeigen, hat man das da sehr zurückhaltend behandelt. Also die Rolle ist insofern auch sehr schwer, weil er nicht nur schwer eine sehr kranke Person spielt, sondern sehr viel Text hat, sehr viel reden muss, eine sehr große Bühnenpräsenz, teilweise praktisch ganz alleine da ist, weil sein Partner, mit dem er spricht, eben Alkoholiker ist und völlig abwesend, und dann spricht seitenweise in dem Theaterstück Big Daddy alleine. Zwischendurch rauchte er aber eine Zigarre nach der anderen, laut Regieanweisung. Das musste ich eben nun auch tun. Das heißt, bei den ersten Proben haben wir das nicht gemacht und dann ging es auf die Aufführung zu und dann haben wir es halt richtig gemacht mit der Zigarre. Und ich konnte irgendwann nicht mehr. Also die ganze Zeit Zigarren rauchen und Theater spielen. Und doch sehr anstrengend. Irgendwann sah ich in der Tat vor meinen Augen, also es musste so eine Art Vergiftung sein, ich sah grüne Sterne. Ich habe wirklich grüne Sterne gesehen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so geht es nicht weiter. Wir müssen es ein bisschen verändern. Ich muss weniger bis gar nicht rauchen. Und so haben wir es dann auch gemacht. Insofern war das Theaterstück nicht so ganz entsprechend der Regieanweisung, aber es ging einfach nicht. Also da ständig Zigarren rauchen und das ist auch wirklich in den Regieanweisungen drin. Da steht dann wieder, er zündet sich eine Zigarre an. Und dann zündet er sich wieder eine Zigarre an. Also der, es ist wirklich vorgesehen von Tennessee Williams, dass der wirklich eine Zigarre nach der anderen raucht. Und das ging halt nicht. Ja. Also wir haben das dann so ein bisschen und so ein bisschen angedeutet und so und dann ging es. Aber das war wirklich schwer. Und deshalb also weiß ich, dass das Zigarrenrauchen durchaus Einfluss hat auf das Wohlbefinden und nicht immer nur ein positives. Und nicht, dass daran, ich bin ja kein Zigarrenraucher und ich habe wahrscheinlich zu viel inhaliert. Ich spreche jetzt schon wie. Das war doch Clinton, ne? Der gesagt hat, ich habe nicht inhaliert. Dann ging es doch aus dem Marihuana-Rauchen. Und später gesagt, I didn't have sexual intercourse with this woman. Ja, genau. Also so viel zusammen inhalieren. Gut, okay, jetzt habe ich jetzt genug. Aber das ist einfach das grundsätzliche Problem. Zigarren, das, unsere Gesundheitswarnung sind natürlich, das ist natürlich Tabak, den man raucht. Das ist, kann Lungenkrebs verursachen. Das gilt für sämtliche Tabakprodukte. Ja, nicht nur Lungenkrebs. Heute, die habe ich immer auf den Kästen, wir waren ja, da kommen wir da gleich noch drauf, wir waren ja natürlich auch einkaufen und haben verschiedene begehbare Humidore, nee, zwei begehbare Humidore besucht und einen nicht begehbaren. Und das Interessante war, auf den Kästen stand sehr häufig drauf, und das fand ich interessant, vielleicht war so eine falsche Wahrnehmung oder verzerrte Wahrnehmung, aber stand häufig drauf, Rauchen schadet ihrer Potenz. Und ja. Habe ich sonst noch nie gelesen. Gut, ich kaufe natürlich auch keine Zigaretten, sonst hat man immer irgendwas, schadet ihrer Gesundheit oder tötet oder sowas. Aber es schadet ihrer Potenz. Und bei dem einen, bei diesen etwas kürzeren Zigaretten, die offensichtlich sich auch, also das kam mir so ein bisschen vor wie so ein Sexual Bias. Also das, da stand nämlich dann, schadet ihrer Fruchtbarkeit. Rauchen schadet ihrer Fruchtbarkeit. Also die großen Warnschilder waren natürlich nicht zu übersehen. Also offensichtlich gibt es da Gesundheitsprobleme, aber ich denke, wie gesagt, auf der Genießerebene, wenn man es nicht so häufig tut, ist das sicherlich kein Problem. Das ist ja wie immer, die Dosis macht's. Genau, es macht die Dosis. Es gibt Studien, die sagen, dass im Prinzip 3 Zigarren am Tag ungefähr dem Rauchen von 20 Zigaretten entsprechen. Mhm. Und 20 Zigaretten sind ja durchaus bei Rauchern ein relativ normaler Konsum, während 3 Zigarren schon relativ viel am Tag sind. Ja. Die meisten Raucher oder die meisten Zigarrenraucher rauchen deutlich weniger als 3 Zigarren am Tag, wobei ich auch andere Raucher kenne, die durchaus 4 oder 5 am Tag rauchen, aber das ist dann halt wirklich auf Risiko. Der große Unterschied beim Rauchen einer Zigarre zum Rauchen von Zigaretten ist, dass man eben nicht den Zigarrenrauch inhaliert, sondern nur in den Mund aufnimmt und dann einfach auch wieder ausatmet. Also man die Zigarre im Prinzip pafft, statt das wirkliche Inhalieren. Und das, da kommt einer der großen Unterschiede her. Ja. Ja. Naja, klar. Das allerdings, wenn man diesen Rauch auf Lunge raucht, dann ist er auch sehr aggressiv und das dürfte im Regelfall in einem starken Husten enden und es kann auch dazu führen, dass man dann relativ leichten Stuhlgang hat, wenn man sowas zu oft macht. Deshalb davon ist echt abzuraten. Und die meisten Zigarrenraucher lernen daher sehr, sehr schnell, dass es eben doch keine gute Idee ist, das auf Lunge zu rauchen und dementsprechend lernen sie das Puffen oder hören halt wieder damit auf, weil es einfach nicht passt. Genau, genau. Ja, dann ja, steigen wir doch mal ein mit so einem historischen Rückblick. Wo kommt das her mit den Zigarren? Und was ist die Geschichte der Zigarre? Geschichte der Zigarre ist natürlich eng verbunden mit der Geschichte des Tabaks. Es gibt ja sehr viele Arten von Tabak. Den Kautabak, es gibt die Zigaretten, es gibt neben Zigarren noch den Ableger der Zigarillos. Es gibt den Pfeifentabak und es gibt sicherlich noch viele andere Varianten, an die ich gerade gar nicht denke. Die wollen wir alle mal etwas ausblenden, vielleicht auch mal andere Folgen von diesem Podcast, aber im Prinzip beginnt das Ganze schon mit Christopher Columbus, der ja 1492 Indien entdeckt hat oder entdecken wollte und dann stattdessen der Americas entdeckt hat. Und was dort relativ früh schon passiert ist, dass sie dort Einheimische getroffen haben und die haben im Prinzip losen Tabak in ihren Händen gehabt und den in irgendeiner Form schon geraucht. Und damit sind sie im Prinzip das erste Mal mit einer frühen Vorversion der sogenannten Zigarre dann in Berührung gekommen. Das lässt sich natürlich kaum vergleichen mit dem, was wir heute als Produkt dann kennen, aber im Prinzip hat sich das dann relativ schnell entwickelt und dann kam natürlich irgendwann diese Kolonialzeit. Und dann hat man entdeckt, dass das ein tolles Produkt ist. Und dann hat man natürlich ähnlich wie ich glaube in unserer Rumpf- oder in eurer Rumpf-Folge war das ja auch erwähnt, dass man dann relativ schnell Arbeiter gebraucht hat, die dann den Rum produzieren konnten oder das Zuckerrohr produzieren konnten, aus dem man dann Rum gewinnen konnte. Und so ähnlich war es natürlich auch für den Tabak. Auch da musste man dann Arbeitskräfte benötigen. Und dann hat man halt schwarze Sklaven aus Afrika sich besorgt, die dann genau für diese Arbeit gedacht waren. Es gibt irgendein Bild, den muss ich nochmal nachrecherchieren. Das ist, glaube ich, von Sir Thomas Cook oder irgendjemand sieht man da mit so einer Art Pfeife. Also ich glaube, mich dazu erinnern, das kann man bestimmt ermitteln irgendwo, dass da stand, dass eben das Rauchen von Tabak in Pfeifen so der Ursprung war. Aber es bietet sich natürlich an, erstmal hat man nicht immer eine Pfeife, das Pfeifenrauchen ist ja auch kompliziert, müssen wir tatsächlich auch nochmal eine Folge drüber machen. Wenn man schon diese riesen Blätter hat, dann kann man natürlich tatsächlich andere darin einrollen und so eine Rolle zu machen, sage ich irgendwie sehr naheliegend. Bei dieser Pflanze. Also selbst, also wenn man die sieht, dann kommt man, glaube ich, sehr instinktiv auch drauf, das so zu machen. Und deshalb kann ich mir vorstellen, dass das Rauchen von Zigarren sicherlich auch so schon eine der frühen Formen des Tabakgenusses ist. Das ist tatsächlich eine sehr relativ frühe Form. Also, soweit ich weiß, ein Tabakrauch, also Pfeifentabak und das Rauchen der Zigarrenform, das sind die zwei relativ frühen, stark verbreiteten Formen. Und aus der Zigarre ist dann natürlich später das Zigarillo und daraus die Zigarette entstanden. Und dann gab es irgendwann noch die Nebenbewegung mit dem Kautabak. Schnupftabak gibt es auch noch. Schnupftabak, genau. Die es, glaube ich, auch teilweise schon gab bei den Indianern. Ja, die haben gekaut auch. Das habe ich auch irgendwo mal, vielleicht jetzt hier bei der Vorbereitung, ich habe ja die entsprechenden Wikipedia-Artikel gelesen. Ich glaube, Kauen war da auch schon sehr früh. Ganz genau. Gibt es eigentlich einen Grund, warum man eben sowas eher rauchen als kauen will? Also ich habe keine Erfahrung mit Kautabak und Schnupftabak und so. Wirkt das irgendwie anders? Oder ich glaube, das wirkt tatsächlich anders. Ich habe aber gar keine Erfahrung mit Schnupf- und Kautabak. Also kann ich dazu wirklich gar keine Aussage treffen. Ja. Naja, jedenfalls hat man sich dann irgendwie darauf verlegt, die Tabakpflanzen zu rauchen. Das sind übrigens auch sehr schöne Pflanzen. Also ich hatte über viele Jahre, jetzt in den letzten Jahren nicht mehr so, komischerweise eigentlich, warum, weiß ich nicht, Ziertabak in meinem Innenhof. Ja. Also sehr schön, also sieht gut aus. Ich meine, das sind ja auch schöne Blüten. Ja, das auch. Deshalb, also die Blätter sind vielleicht weniger schön, aber die Blüten. Auch die Blätter finde ich in ihrer Größe. Ja, die sind groß und so, klar. Also ich komme ja eigentlich aus der Südpfalz und dort wurde in meiner Jugend auch noch relativ viel Tabak angebaut. Inzwischen hat sich das etwas mehr reduziert, aber es gibt immer noch irgendwo auch eine Zigarrenproduktion in der Pfalz, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Aber ich habe die selbst noch nie gesehen. Ich kenne auch auswendig gerade nicht den Namen. Mhm. Aber es ist nach wie vor irgendwo da das Thema, wobei der europäische Tabak ja eher für Zigaretten verwendet wird als für andere Produkte. Ja, ja. Klar, ja. Können wir natürlich wieder raten, wer ist der größte Tabakproduzent? Das kann ich jetzt auswendig nicht sagen. Allerdings sind für die Zigarrenproduktion zumindest sind halt die Länder im Raum um Kuba, die Dominikanische Republik, Nicaragua, die sind natürlich alle dafür dediziert, weil es notwendig ist, für diese Art von Produkt einen bestimmten qualitativ hochwertigen Boden zu haben, eine bestimmte Klimalage zu haben. Genau. Und daher sind das einfach ja, diese Länder. Du brauchst die großen Blätter auch und das ist ganz klar. Und das ist natürlich bei unseren Klimawerten einfach überhaupt nicht der Fall. Bei uns wird vielleicht der Boden ganz gut passen, der auch stark dazu beiträgt, wie der Tabak am Ende schmeckt, aber letztendlich ist es einfach ein ganz anderes Produkt, was man da rausbekommt. Aber jetzt mach doch mal eine Schätzung. Welches Land ist der größte Tabakproduzent? Es war sowohl in der Fläche, die ist sogar richtig krass viel, im Vergleich zu allen anderen, als auch in der Produktion. Wahrscheinlich Brasilien. Nee. Brasilien ist erst an dritter Stelle. Kann gar nicht richtig mithalten mit dem ersten. Mexiko dürfte es nicht sein. Nee, Mexiko ist gar nicht wieder aufgelistet bei den Top-Tabakproduzenten. Dann bin ich ehrlich gesagt gerade überfragt. Ja, die Wikipedia-Artikel offenbar nicht gut genug. Ja, ja. Es ist eigentlich, also ich war überrascht, weil wir so einen ähnlichen Spitzenreiter schon bei irgendeiner anderen Sendung hatten, irgendeiner anderen Folge des Genusscasts, das weiß ich gar nicht mehr, da war das nämlich auch so überraschend hoch. Ach ja, bei Tee, genau, bei Tee ist nämlich auch Genau, ich kann mich daran erinnern. Den meisten Tee. Ich kann mich daran erinnern, es war vor einer Weile, als die Tee-Folge oder die letzte Tee-Folge war, habe ich auch gedacht, das kommt mir relativ bekannt vor von den Anbaugebieten, ja, dass es da offenbar genau Überschneidungen so gibt. Das glaube ich sogar, die beiden ersten sind, glaube ich, genau wie beim Tee. Ich weiß jetzt aber links, dann wahrscheinlich Indien. An zweiter Stelle, ja, genau. Und China dann wahrscheinlich an erster Stelle. China ist an erster Stelle. Und zwar mit Abstand, die Fläche. 1480.000 Hektar, also 1,4 Millionen Hektar Anbaufläche. Und Indien, also an zweiter Stelle steht, hat nur 495.000. Also der Unterschied, ja. Das ist ja praktisch dreimal so viel. Also das ist schon irre. Und die Produktion in 1000 Tonnen, also 3.200.000, also das heißt also 3,2 Millionen Tonnen Tabak jährlich, es ist schon riesig. Also eine riesige Summe. Brasilien hat nur 800.000. Also das ist schon deutlich. Wobei man halt sagen muss, das sind höchstwahrscheinlich die Tabake, die zu großen Teilen auch dann für die Zigarettenproduktion verwendet werden. Genau, und eben nicht natürlich für die Produktion von dem, was wir jetzt als Premium-Zigarre bezeichnen würden, also dem, was wir uns heute ein wenig anschauen wollen. Genau. Trotzdem interessant und wie gesagt, die Zigarren herstellenden Länder sind hier gar nicht in den Top, Top 6 Ländern. Also da ist Brasilien an dritter Stelle, dann die USA. Gut, USA stellt auch Zigarren her, klar. Ja. Indonesien, stimmt, da habe ich keine Zigarren mehr her. Vielleicht mal früher. Malawi, nee, glaube ich nicht. Also sicherlich als kleine Manufaktur garantiert irgendwo verbreitet, aber nicht in der Menge, wie es halt dann in der Karibik wirklich zu finden wäre. Aber es war tatsächlich so, es hat sich dann sehr stark verbreitet in dieser Kolonialzeit. Ist wie so um 1900 rum oder im 19. Jahrhundert im Prinzip dann schon relativ früh auch in Europa relativ viel Tabak- oder Zigarrenproduktion hatten. Also ich meine über 50 oder sogar über 100 Zigarren Produzenten allein in Deutschland, Österreich und der Schweiz, wobei ich jetzt auswendig keine Quelle dafür weiß. Und das ist dann im Laufe des 20. Jahrhunderts halt wieder total zurückgegangen. Ja. Und in der Schweiz gibt es eigentlich noch, ja, wenn mich nicht alles täuscht, noch zwei echte Zigarrenproduzenten, die also wirklich noch in der Schweiz produzieren. Eine ist Williger und das andere weiß ich jetzt gerade nicht mehr auswendig. Aber das ist einfach dann ein Thema, was dann, da muss man sich dann einfach nur noch strategisch sinnvoll halten. Und auch in Deutschland gibt es noch eine Handvoll an Zigarrenproduzenten, aber im Prinzip ist das einfach nicht das Geschäft, was man in Deutschland oder in der Schweiz gut machen kann, sondern wenn man das in der Schweiz oder in Österreich oder in Europa allgemein macht, dann muss man es natürlich maschinell lösen. Maschinell sorgt dafür, dass bestimmte Sachen relativ gut gehen. Also da kann man relativ gut gleichbleibende Qualität erzeugen, aber letztendlich kommt es meistens nicht heran an die Qualität von einer Premium-handgerollten Zigarre, die man dann doch als Genießer eher rauchen möchte. Ja, genau. Ja, das ist natürlich dann nochmal. Nein, das ist einfach ein guter Zigarrenroller, der braucht einfach mehrere Jahre, bis er auch wirklich so weit ist, dass er auch überhaupt mal sich an die komplexeren Formate rantrauen darf. Also, und ich habe letztens irgendwas gelesen mit, und jetzt wird in Kuba so langsam, werden die Zigarrenroller schon zu früh an zu komplexe Probleme herangetraut, dass man dann schon nach 5 Jahren anfängt, die komplexen Formate zu rollen, was natürlich einfach nicht so einfach ist. Und, ja, klar. Und eigentlich denkt man sich nach 5 Jahren in 40 Stunden Wochen so ein Produkt herzustellen, da sollte man eigentlich relativ schnell in die Lage kommen, da in guter Qualität was zu liefern. Aber das ist tatsächlich ein sehr komplexer Vorgang. Ja, Kuba hast du erwähnt. Kuba scheint ja überhaupt so ein bisschen das Zigarrenland schlechthin zu sein. Ja. Also das haben wir auch heute gesehen bei dem letzten Laden. Wir werden noch auf die Läden eingehen. Der letzte Laden, in dem wir waren, da war es ja in der Tat so, dass er eine ganze Abteilung, also wenn man sagen mal ein Viertel von seinem Humidor, war nur voll mit kubanischen Zigarren und dann sagte er noch, dass es ganz wenig Momente sind, weil noch nicht alles von der Messe zurückgekommen ist, wo er gerade war. Und da habe ich schon gedacht, naja, wenn das gerade wenig ist, was ist dann viel? Was ist dann viel? Na, denn das war dann wirklich ganz voll und da sieht man eben, dass Kuba da noch eine gewisse Führungsrolle hat bei den Zigarren. Ja. Also genau, Kuba ist einfach das Land, was man klassischerweise mit Zigarren auch wirklich in Verbindung bringt und sehr lange sind einfach auch die besten Zigarren der Welt regelmäßig aus Kuba gekommen und deshalb verbindet man diese zwei Länder so stark miteinander. Und die allermeisten Menschen, die an Kuba denken, die denken an Kommunismus und als zweites an Zigarren, wenn nicht sogar in umgekehrter Reihenfolge. Warum? Vielleicht auch noch. Weniger, weil die Rumproduzenten dann abgewandert sind nach der Revolution. Genau. Ich glaube, Zigarrenproduzenten sind auch weg. Genau, da gibt es dann einige sehr interessante Geschichten. Es ist nämlich so, dass viele der bekannten Zigarrenmarken nach der Revolution, beziehungsweise nicht unbedingt nach der Revolution, aber dann in den 60er Jahren hat ja John F. Kennedy irgendwann das Embargo erlassen gegen Kuba. Und das hat ja plötzlich dafür gesorgt, dass die Amerikaner gar nicht mehr an ihre gewohnten qualitativ hochwertigen Zigarren kamen. Ja. Und plötzlich waren viele passionierte Zigarrenraucher im Prinzip im wichtigsten Abnahmemarkt für Zigarren zu diesem Zeitpunkt. Ganz ohne ihr bewährtes Produkt. Und das hat das Land tatsächlich vor Probleme gestellt. Und was sich dann einfach ergeben hat, ist, dass dann viele Produzenten irgendwie in andere Länder mit vergleichbaren klimatischen Bedingungen, wir haben schon die Dominikanische Republik, wir haben Kuba erwähnt, und es gibt noch einige andere, die einfach in dieser Region liegen, wo man dann einfach was herstellen kann, was ein gutes Ersatzprodukt ist. Auch in den USA wird relativ viel Zigarre produziert. Ich meine, der Weg nach Miami ist von Kuba nicht weit und dann kann man relativ einfach dann doch Zigarrenroller bekommen, die Erfahrung haben und dann mit einer Fabrik aufbauen und dann ein eigenes Produkt machen. Das ist relativ einfach, wobei man relativ viel Tabak einfach kaufen muss, um das auch wirklich zu machen. Ja, genau. Und das Interessante an der Stelle ist, es gab zu diesem Zeitpunkt bereits einige sehr bekannte Zigarrenmarken, zum Beispiel die Monte Cristo, die Romeo und Juliet, diese Marken, die gibt es jetzt zweimal. Mhm. Die gibt es nämlich jetzt einmal in den USA als Markenname, weil in die USA darf der kubanische Name ja nicht mehr eingeführt werden. Aber es gibt dann im Prinzip ein anderes Produkt aus Nicaragua oder aus der Dominikanischen Republik, die im Prinzip den gleichen Markennamen verwendet. Und dann gibt es und dort in die USA unter diesem Namen einführt. Und gleichzeitig gibt es dann halt, die dürfen aber diese Klonprodukte, die dürfen aber zum Beispiel dann nicht nach Europa eingeführt werden, weil da darf dann nur das kubanische Original kommen. Mhm. Ja. Und das sind dann so interessante Geschichten, die es dazu immer wieder zu hören gibt. Ja, ja. Weißt du übrigens, wie viel Zigarren, also hier in der Statistik, allerdings zusammengenommen mit Zigarillos, in Deutschland jährlich konsumiert werden? Ich würde auf 30 Millionen schätzen, aber könnte ich ganz völlig kalt. Ganz kalt. Also ich war sehr erstaunt, als ich das gelesen habe. Ich habe ja zur Vorbereitung, sagte ich ja schon, verschiedene Wikipedia-Artikel gelesen. Ja. Und da habe ich richtig schlucken müssen, als ich das gesehen habe. Also jährlich werden zurzeit in Deutschland circa 1,2 Milliarden Zigarren bzw. Zigarillos pro Jahr, also jährlich, habe ich schon gesagt, jährlich konsumiert. Das ist wirklich viel. Ja, wobei man, es gefährlich ist halt, Zigarren und Zigarillos sind erstmal unterschiedliche Kategorien. Bei Zigarillos raucht man im Prinzip zwischendurch, wie eine Zigarette in 5 Minuten. Also man raucht sie etwas langsamer normalerweise, aber im Prinzip raucht man sie auf die gleiche Art und Weise. Während man eine Zigarre einfach langsam raucht und dann verschnellt. Und dann gibt es halt nochmal den Unterschied zwischen den sogenannten Short-Filler-Zigarren und den sogenannten Long-Filler-Zigarren. Das eine sind einfach Zigarren, die aus Bruchstücken von Tabak hergestellt werden. Das sind die Short-Filler-Zigarren. Die werden meistens maschinell hergestellt. Die werden tatsächlich auch in großer Menge verkauft. Also die Zigarren, die man häufig an Tankstellen bekommen kann, das sind typischerweise solche Zigarren. Und dann gibt es halt die handgerollten Premium-Zigarren, die so ab 3 Euro irgendwie anfangen und nach oben hin offen sind, und dann kann man auch, wenn man will, kann man auch sicherlich Zigarren über 1000 Euro irgendwo kaufen. Ja, heute hatten wir ja die 200 Euro Zigarren schon vor der Nase. Ganz genau. Haben nicht zugegriffen. Also das ist schon, gut, das waren auch Sammlerstücke. Das sind auch in der Tat Sammlerstücke. Die waren vielleicht nicht mal richtig lecker. Also von daher, weil sie eben schon alt sind. Das waren nämlich vorrevolutionäre kubanische Zigarren. Da gab es noch 3 Stück in dem Laden, wo wir waren. Und die hat uns stolz vorgeführt, aber natürlich waren wir nicht die Kandidaten, die dazu greifen wollten. Ja, nee, das wäre mir dann doch zu viel gewesen. Auf die Läden kommen wir ja noch. Ja, also die Geschichte haben wir jetzt kurz umrissen. Ich glaube, was da noch wichtig ist, einfach, dass wirklich eine Abwanderung passiert ist nach dieser Kuba-Krise, und dadurch hat sich einfach auch viel verändert, viel Expertise ist auch aus Kuba verloren gegangen, und allerdings, dann hat es auch eine Weile gedauert, bis wirklich in diesen Ländern qualitativ hochwertige Produkte hergestellt werden konnten, weil einfach erstmal, es gab noch letzte Vorräte aus Kuba, die haben auch teilweise 30 Jahre teilweise noch gehalten, weil dann sparsam damit umgegangen worden ist. Ja. Aber letztendlich muss man dann halt erstmal die richtigen Anbauflächen finden, um dort guten, hochwertigen Tabak zu produzieren, der auch geeignet ist für die Zigarrenproduktion. Und das hat dann letztendlich dafür gesorgt, dass heutzutage die viele dominikanische oder Nicaragua-Zigarren auch qualitativ auch mithalten können mit kubanischen Zigarren. Also es ist nicht so, dass zwangsläufig kubanische Zigarren die besten sind. Vor allem, weil Kuba halt durch den Kommunismus, der dort immer noch existiert, auch Probleme hat, weil es gibt einfach schlechte Jahrgänge. Wenn kein Dünger da ist, dann ist kein Dünger da, weil die Planwirtschaft gesagt hat, wir brauchen nur so viel Dünger die nächsten 5 Jahre. Und dann wird es halt am Ende so einer Zeitspanne relativ knapp mit dem Dünger. Und dann gibt es manchmal auch einfach schlechte Jahrgänge mit schwachen Ernten. Naja, klar. Na, auf der anderen Seite wird ja auch nicht so viel Dünger eingesetzt und eben auch, weil es eben teuer ist und weil sich Kuba das nicht leisten kann. Und auch diese ganzen Geschichten mit Glyphosat und so werden wegen des Embargos in Kuba nicht verwendet. Also vermute ich mal, ich habe es ja nicht nachgeprüft. Aber das wird natürlich auch bedeuten, dass es auch zur Qualität beiträgt. Denn Tabakblätter, ich meine, diese Riesenblätter, die nehmen dann wahrscheinlich auch aus der Umwelt einiges auf. Also Tabakblätter, in denen dann irgendwelche Schadstoffe stecken, die möchte doch kein Mensch rauchen. Also da denke ich, ist Kuba recht gut aufgestellt. Das kann natürlich auch sein. Man stelle sich vor, das wäre nicht, das gibt das Embargo nicht und die hätten dann da umgestellt auf Glyphosat und dann irgendwie gentechnisch verändertes Zeug da, genveränderten Tabak da noch produziert. Das kann man sich tatsächlich vorstellen. Ja, naja gut, aber es ist ja insofern ganz gut, dass Kuba da, also hat eben sogar die schwierige Lage Kubas auch ein bisschen auch einen leichten Vorteil. Ja. Geschichtlich noch so die eine oder andere interessante Sache, die man dazu erzählen kann, zum Beispiel war es sehr verbreitet um 1900 rum, das in Zürich, aber auch in anderen großen deutschsprachigen Städten, also auch in Berlin, auch in Frankfurt gab es relativ viele Zigarrengeschäfte und in Zürich gab es da zum Beispiel einen besonderen Grund dafür, da war nämlich die Prostitution verboten und dann gab es eben, dann haben die Damen eben kleine Zigarrengeschäfte mit Hinterzimmern aufgemacht. Und dann gibt es da so im Schweizer Landesmuseum gibt es irgendwo ein Zeitungsartikel zu sehen, wo dann ein Polizist heldenhaft herausgefunden hat, dass dort ein Schäferstündchen stattgefunden hat während der Öffnungszeiten dieses Zigarrengeschäfts. Und jetzt aber auch der Hinweis auf die Potenz. Jetzt wird es mir langsam klar. Also, ja, naja, und die Zigarren haben ja auch irgendwie so ein bisschen was Fallisches. Das muss man ja auch sehen. Das spielt ein bisschen auch. Nein, das ist natürlich auch was. Zigarren sind recht teuer in der Herstellung, dadurch sind sie Premium-Produkte. Wir haben ja auch schon gesagt, wir sprechen von Premium-Zigarren. Ja. Und dadurch sind Zigarren lange Zeit den Schönen und Reichen vorbehalten geblieben, die sich halt den Preis leisten können. Und wir haben vorhin was gesagt, es geht ab 3 Euro los und man zahlt häufig auch 10 Euro mehr für eine gute Zigarre. Und natürlich kann man sich das nur in begrenzter Menge leisten. Ich meine, das ist ja dann schon mehr als eine Packung Zigaretten. Muss man auch so sehen. Naja, klar. Naja, wir haben heute auch noch in einem Laden, der nicht nur Zigarren verkauft, auch die Alkoholiker gesehen. Uiuiui, da gibt es auch nach oben. Nach oben. Keine Begrenzung. Wie war das? Er hat Produkte bis 6.000 Euro hier im Laden. Das genau. Also ich würde mal sagen, wenn mir demnächst wieder einer sagt, dass er gar nicht wüsste, wo ich mit seinem Geld... Naja gut, dann könnte ich dem sagen. Genau in diesem Laden kannst du das problemlos ausgeben. Da kannst du das und am besten bringst du dann noch was davon zu mir. Ja, genau. Ja, man genießt das dann gemeinsam, denn genießen ist ja nur in größerer Runde interessant. Gut, ja, leider ist mein Bekanntenkreis ist jetzt nicht so betucht, dass sie mir immer wieder sagen, ich weiß nicht, was ich mit meinem Geld anfangen soll. Aber wie gesagt, ich hätte da Tipps. Also falls einer der da Probleme hat, könnte ich helfen. Bei der Gelegenheit auch gleich der Hinweis, dass wir natürlich nicht gesponsert werden. Wir machen zwar nachher noch, weisen wir noch hin auf Läden, wo man sich Zigarren besorgen kann. Aber von den Läden kriegen wir nichts. Wir haben da sogar die Zigarren bezahlt, die wir gekauft haben. Also, wie gesagt, wir sind hier nicht gesponsert und wollen das auch nicht, insbesondere nicht von der Tabakindustrie. Ich glaube, das ist uns auch besonders wichtig, weil es ist ja auch Werbung für Zigarren ist oder für Tabakprodukte ist ja auch in Europa nicht mehr ganz so problemlos möglich. Genau, und wir werben nicht, wir warnen von den Gesundheitsfolgen, genau. Ganz genau. Ja, und das soll nicht heißen, dass wir trotzdem darüber sprechen können und genau. Kommen wir doch vielleicht mal, weil du das schon mehrfach gesagt hast, dass es da verschiedene Arten von Zigarren gibt, verschiedene Formate, Herkunftsländer haben wir schon kurz angesprochen. Also Zigarren sind ja sehr unterschiedlich und wenn ich die hier so, die auf dem Tisch liegenden so sehe, dann kann man sich kaum vorstellen, dass das dasselbe Produkt ist, weil die wirklich sehr, sehr unterschiedlich sind. Ich habe, glaube ich, schon Fotos gemacht, ich kann aber nachher noch mehr machen. Also vielleicht kannst du so ein bisschen was sagen, vielleicht zuerst zu den Formaten und dann, ja. Ja, also wir haben hier verschiedene Zigarren vor uns und die meisten Zigarren, die vor uns liegen, sind im sogenannten Parejo-Format. Das heißt, es ist ein Format, das hat eine gleichbleibende Dicke. Parejo. Dann wird das vielleicht so gleichbleibend. Das heißt nämlich Parejo gleich. Also ja, genau. Die haben gleichbleibende Dicke. Also die Namen haben alle eine Bedeutung und die ist sehr sprechend. Ja. Und dieses gleichbleibende bedeutet, dass im Prinzip die Zigarre eine bestimmte Länge hat. Und die Zigarre hat ja ist ja normalerweise rund und die hat einen gewissen Durchmesser und dieser Durchmesser wird im sogenannten Ringmaß gemessen und also häufig sieht man dann, dass eine Zigarre irgendwie angegeben wird als 6x50 und was heißt 6x50? Das heißt, die ist 6 Inch lang und hat ein Ringmaß von 50 64stel eines Inches dann und das heißt ungefähr 2 Zentimeter ist sie dick. Und das ist dann zum Beispiel in, also 6x50 ist im Prinzip das Toro-Format, dann gibt es im Prinzip das gleiche Format etwas kürzer, das ist das Robusto-Format. Das sind Zigarren, die eine gute Dicke haben und ich rauche normalerweise so ungefähr eine Dreiviertelstunde bis eine Stunde an so einer Zigarre. Das heißt, wir können jetzt während dieses Podcasts auch gar nicht anfangen, hier alle Zigarren anzuzünden und zu probieren, sondern wir haben uns das angeschaut, wir haben da dran gerochen. Wenn man so eine Zigarre in die Hand nimmt, dann macht der Raucher normalerweise etwas, so eine Art Ritual, das er durchläuft. Dann riecht er erstmal da dran. Dann fängt er erstmal an, so ein wenig daran herumzudrücken. Stimmt, weil das hat er sogar im Laden gemacht. Das hat auch der im Laden gemacht. Zu gucken, weil das ist auch eine gute Idee. Weil es sollte eine gewisse Dichte haben, aber es sollte auch so sein, dass wenn man das eindrückt, das im Prinzip auch wieder in die Ursprungsform zurückgeht. Und es spricht einfach dafür, dass das Format dann gut genug ist, dass man es auch wirklich rauchen kann. Ja. Und das ist natürlich die eine Formatform. Da gibt es dann verschiedene Varianten dieses Formats. Da gibt es die Corona, da gibt es die Robustos und die Toros, die ich bereits erwähnt habe. Gibt es die Lonsdales, die Churchills. Natürlich Churchill, bekannter Name, den man irgendwie immer, wenn man Winston Churchill hört, da denkt man sofort an ein Bild von ihm mit einer dicken Zigarre im Mund. Ja, sehr viele Zigarren geraucht, ja. Und es ist heute so, dass dieser Mann mehr oder weniger von den Zigarrenliebhabern fast schon verehrt wird, wie die Christen ihre Heiligen verehren. So ähnlich verehren die Raucher denn den Herrn Churchill. Weiß nicht, und Churchill auch ein Format? Ganz genau. Churchill ist jetzt hier einmal ein Format von Zigarren. Und das ist eins dieser Parejo-Formate. Du korrigierst wieder meine Aussprache. Parejo. Ja. Und das ist in dem Fall 7x48er Ringmaß, also etwas weniger als 2 Zentimeter dick, dafür aber sehr, sehr lange. Und das Interessante an diesen Formaten ist einfach, ein dünnes Ringmaß, das brennt etwas schneller, aber es wird auch sehr schnell heiß. Und ein dickeres Ringmaß, das brennt einfach langsamer. Und das sorgt einfach dafür, dass die Aromen sich anders entfalten können. Eine dicke Zigarre ist sogar, man würde jetzt denken, dass der, wenn man mit einer Zigarre anfängt, dann nimmt man eher was Mildes und dann nimmt man ja eher was Dünnes, da man halt so viel Tabak hat, dass man schneller dadurch, dass man eben damit nicht so viel Probleme hat. Aber es ist tatsächlich so, dass dadurch eher heiße Dämpfe entstehen letztendlich und das so eine Zigarre dann letztendlich gar nicht so gut ankommt beim Anfänger. Deshalb am Anfang vielleicht eher sogar zu den noch dickeren Formaten greifen als zu den dünneren. Bei Winston Churchill. Ja. Es gibt nämlich jetzt auch neben dem Format der Churchill gibt es auch nochmal Zigarren, die in Gedenken an Winston Churchill gemacht werden. Ich habe hier zum Beispiel von Davidoff die Winston Churchill The Late Hour. Das ist ein relativ neues Format, das gerade von Davidoff dieses Jahr erst auf den Markt gebracht ist. Das ist eine relativ dunkle Zigarre im Vergleich zu den anderen. Das ist die dunkelste hier, die wir auf dem Tisch haben. Vielleicht noch so dunkel wie die hier, weil das gleiche Deckblatt verwendet. Mhm. Und das sorgt einfach dafür, dass das einen ziemlich würzigen, kräftigen Geschmack einfach hat. Mhm. Und das ist so eine Zigarre, die man sich vorstellt, die nimmt man dann in den späten Abendstunden zu sich. Und die Zigarre ist jetzt noch relativ gut verpackt. Man macht die gerade auf. Nee, ich mach die nicht auf, die ist schon auf. Also ich reiße nichts auf. Genau. Also Zigarren werden häufig in so einer Art Plastikverpackung verpackt und das dient einfach dazu, dass die ein wenig geschützt sind. Und das sorgt einfach dafür, man wird jetzt erstmal denken, das ist gar nicht so gut. Das sollte man schon mal aus diesem Plastik rausholen. Es ist aber so eine Art luftdurchlässiges Plastik, wodurch die Zigarren auch noch ein wenig atmen können. Mhm. Und das ist dann später auch wichtig. Ich glaube, dass das auch was mit der Feuchtigkeit zu tun hat. Genau, also dieses, damit meinen wir diese Feuchtigkeit, die erhalten werden soll. Das können wir später auch noch erwähnen, wie genau werden Zigarren gelagert. Ja, da müssen wir unbedingt drauf kommen. Da haben wir nämlich heute auch einiges gesehen. Ganz genau. Das sind jetzt die Pareo-Formate. Parejo. Tatsächlich, ich höre immer wieder Pareo von anderen Rauchern, aber nicht so. Der Sprachwissenschaftler in dir musste ich nämlich natürlich korrigieren und das ist ja völlig in Ordnung. Dann kannst du mir bestimmt auch sagen, wie das nächste Format korrekt ausgesprochen wird, das ich vorstellen würde, das Figurado-Format. Das sprichst du schon ganz richtig aus, so heißt das. Gut. Figurado. Und das die hört man kaum. Das Figurado-Format ist im Prinzip dann ein Format, wo die Zigarre im Prinzip vom Ende recht schmal anfängt und dann zur Mitte dicker wird und dann wieder schmaler wird. Beziehungsweise eigentlich steht das für verschiedene Zigarrenformate, die im Prinzip nach ungefähr diesen Regeln ablaufen. Es gibt zum Beispiel das Torpedo-Format, wo im Prinzip nur der Kopf spitz ist und ansonsten wird es einfach immer breiter und breiter. Oder die also das Torpedo-Format ist eigentlich nur der Kopf ist etwas dünner und dann ansonsten verhalten sie sich wie das andere Format auch. Die Pyramide wird im Prinzip wirklich über die gesamte Länge breiter. Wir haben heute auch so ein Format wirklich mal gesehen gehabt, als wir die 200 Euro Zigarren gesehen haben. Das war genau so ein Pyramidenformat. Mhm. Oder dann gibt es halt dieses Format der Perfektos. Schmaler Kopf, in der Hand, breite Mitte, schmales Ende wieder. Das ist eigentlich dann wieder eine kleine Zigarre, also nicht so für den Anfänger geeignet. Ja, das ist jetzt auch nicht unbedingt für den Anfänger geeignet, das würde ich jetzt auch sagen. Aber riecht sehr gut. Also das ist eigentlich die, von denen, die jetzt offen sind, die leicht zugänglich sind, was den Geruch angeht, am stärksten riechen. Ich habe das sofort gemerkt, als der die Kiste aufgemacht hat, kam so richtig so eine Wolke entgegen, während als er die 200-Euro-Zigarre aufgemacht hat, gut, die waren jetzt auch alt, da kam gar kein Geruch. Ja, das ist dann tatsächlich schon sehr, sehr interessant. Ja. Und dann haben wir hier noch ein anderes Format, also dann gibt es noch, also das sind so die zwei Standardformate. Und bei diesen Figurados ist es so, die gibt es einfach in verschiedenen Größen, aber teilweise sind da die Bezeichnungen sehr, sehr herstellerspezifisch, weil mit diesen Formaten kann man sich halt schön abheben und dann denkt man sich noch eine eigene Bezeichnung aus und dann hat man das. Dann gibt es noch so, ich sag jetzt mal Sonderformate, davon gibt es so zwei bekannte Varianten. Das eine ist was wir hier tatsächlich vor uns liegen haben, das sind die sogenannten krummen Zigarren. Wie heißen die denn richtig? Ich meine, krumme heißen sie jetzt auf Deutsch, aber die haben doch bestimmt auch ich bin mir gerade echt nicht sicher, wie sie anderswo heißen. Und diese krummen, die... Culebras, da steht's. Culebras. Und das Besondere an dem Format ist halt, wir haben hier eigentlich drei Zigarren, die allesamt ineinander verflochten sind. Mhm. Raucht man die dann zusammen? Nee, das ist dann so, dass man im Prinzip eine aus diesem, dass man im Prinzip hier das Zigarrenband abnimmt, was mhm. jetzt gar nicht so einfach ist bei dem. Und dann kann man im Prinzip eine rausziehen. Da musst du ja jetzt nicht machen. Und also die kann man dann rausziehen und dann hat man im Prinzip eine von diesen drei losgelöst. Mhm. Und zum Beispiel bei Williger in der Schweiz ist das so, das ist einer der meistverkauften von deren Zigarren. Das ist diese Krumme, die wird relativ stark geraucht und oder wird relativ häufig geraucht. Und die ist allerdings, die wird auch in anderen Kreisen geraucht, wo eben nicht der normale Zigarrenliebhaber unbedingt drüber nachdenkt. Mhm. Ne? Das ist dann eher nochmal ein anderes Klientel. Mhm. Und wir haben jetzt hier eine, die, glaube ich, aus der Dominikanischen Republik kam, aber da bin ich mir jetzt gerade nicht mehr. Nee, das. Mhm. War das nicht ein deutsches Produkt? Was? Hat er da nicht gesagt, dass das irgendwo von einer deutschen ja. Manufaktur ja, das kommt von der deutschen Manufaktur. Das ist doch was wieder auf Deutsch. Genau, da steht Handarbeit auf Deutsch. Ja, ja, ja, das war eine deutsche Zigarre. W und R heißt. Mhm. Ja, das hat er ja auch gesagt. W und R. Er hat uns nicht erklärt, was das ist. Genau. Müsste man nochmal gucken. Aber das ist tatsächlich eine deutsche. Aber gut, wahrscheinlich. Wobei Deutsch an der Stelle heißt, die Produktion oder der letzte Arbeitsschritt wird in Deutschland gemacht. Die werden höchstwahrscheinlich irgendwo maschinell in diese Form gebracht oder erstmal in eine glatte Form gebracht und in Deutschland im Prinzip nochmal gebogen und dann in diesen Zopf geflochten. Und das ist dann der deutsche Schritt. Und wahrscheinlich ist das dann auch der Tabak aus verschiedenen Regionen kommt und wird dann einfach so zusammengemischt. Es gibt noch W&R steht für Wolf und Ruhland, die Zigarrenmanufaktur im Bayerischen Wald. Sieh an, unsere Produkte. Das ist schon gleich die ab oben in der Titelzeile sind genau diese gedrehten, diese Culebras abgebildet. Culebra ist, heißt Schlange auf Spanisch, weil die sich so ineinander schlängeln. Klar. Kleine Herren Virginia. Virginia ist dann aber, was ist denn eine Virginia? Ist das nicht die Herkunftsbezeichnung? Oder das Tabak ist tatsächlich her? Eine Herkunftsbezeichnung für den Tabak. Ja. Also es dürfte dann einfach Tabak, der aus den USA wahrscheinlich kommt, sein. Ja, aus Virginia und aus den genau. Virginias gibt es ja West Virginia. Und wobei auch das immer wieder nicht so ganz eindeutig ist, weil häufig werden Tabak, so ähnlich wie das bei Whiskys auch erwähnt worden ist, oder bei Tees ja auch, wo Blends hergestellt werden. Und ganz häufig ist es so, dass dass ein bestimmtes Deckblatt verwendet wird und dann wird ein anderer Füller aus anderen Regionen einfach genutzt oder aus verschiedenen Regionen wird sogar der Füller zusammengemischt. Aber das ist noch was, wo wir gleich vielleicht drauf eingehen können. Es gibt noch ein anderes recht bekanntes Format, was etwas außergewöhnlich ist und das sind die sogenannten Boxpress-Zigarren. Und im Prinzip sind das dann normale Parejo. Zigarren, die im Prinzip einfach nochmal in einer Art Box gedrückt werden, sodass im Prinzip eine viereckige Zigarre entsteht. Ja, ich glaube, ich habe auch noch so eine zu Hause. Ist mal heute Abend bei mir nochmal da alles durchsuchen. Das wird alles nicht mehr schmecken, weil das zu alt ist. Ja. Aber ich habe teilweise eben da noch so einen Zigarrenvorrat von meinem Großvater, der schon vor vielen Jahren gestorben ist. Die jetzt vielleicht bei mir seit 30 Jahren im Schrank liegen. Aber man kann ja trotzdem sich das mal angucken. Das ist ja nicht, dass wir die rauchen müssen. Genau, also es geht hier auch deutlich mehr um die Erfahrung und sich das Anschauen und auch dieses Ritual, was ich beschrieben habe, das trägt einfach dazu bei, dass man sich dann auf diese Zigarre nochmal auf ganz anders freut. Also Wolf und Ruhland kommt aus Perlesreuth. Ist im Landkreis Freyung-Grafenau, also in Niederbayern, tatsächlich im Bayerischen Wald, da an der tschechischen Grenze, aber fast schon bei Passau, also nicht weit, also wirklich so auf der Karte wirkt das wie so ein Ausleger von Deutschland. Ist schon interessant, also da in the middle of nothing, da wird das hergestellt. Ja, interessant. Ja. Ja. Und Ich glaube, dann kommen wir jetzt von den Formaten. Zigarren-Wiki. Ich bin begeistert. Entschuldigung, ich muss es hier entdecken. Immer mehr. Ich habe mich ja vorbereitet ein bisschen, aber ich habe mich halt zu sehr vielleicht an der Wikipedia orientiert. Ganz und jetzt genau. merke ich, dass es da noch so viel anderes gibt. Auch ganz besondere Zigarren-Wiki muss ich. Ah, eine App gibt es auch. Gibt auch. Ja, also ich habe hier zum Beispiel eine Zigarren-Scanner-App auf meinem Smartphone. Mit dem kann man dann im Prinzip wirklich eine Zigarre einscannen und das soll angeblich ganz gut funktionieren, dass man dann an der Banderole, an dem Zigarrenband ganz gut erkennen, identifizieren kann, was für eine Zigarre es ist. Hat bei mir noch nie geklappt, muss ich zugeben. Aber es ist einfach immer wieder interessant, sowas zu sehen. Umgekehrt, ich denke meistens erst dran, wenn die Zigarre schon angezündet ist, dass ich das hier noch damit mal versuchen könnte. Und das ist dann, also es gibt Zigarrenclubs in der Schweiz, massig. Also die Schweizer haben, das war mir gar nicht so klar, aber du bist ja jetzt in der Schweiz, die haben tatsächlich hier noch eine ziemliche Zigarrentradition. Ja. Also das liegt einfach auch dran, es gibt nach wie vor auch ein paar bekannte Unternehmen, also insbesondere halt Davidoff. Die meisten kennen Davidoff erstmal als das blaue Parfüm, wo irgendein sehr attraktiver Mann vom Felsen springt. Na ja, ich erinnere mich. Ja. Und allerdings ist eigentlich das Hauptgeschäftsfeld von Davidoff ganz klar die Zigarre. Und oder allgemein Tabak, die stellen ja auch Zigarren in großen Mengen her, aber das eigentliche Kerngeschäft, wofür sie stehen, sind wirklich qualitativ hochwertige Zigarren, die auch aus vielen Ländern kamen. Also Davidoff war früher ganz stark mit Kuba verbandelt, nach dem Embargo hat sich das irgendwie anders entwickelt und aber die stellen heute sehr viele hochwertige Sachen her. Wir haben zum Beispiel vorhin diese Winston Churchill, der Late Hour angesprochen, die ich hier dabei habe. Oder die Camacho, die hier liegt, das sind beides Zigarren von Davidoff. Mhm. Die allerdings aus unterschiedlichen Regionen einfach auch wiederkommen. Mhm. Und das macht das Ganze sehr interessant. Und dadurch ist es natürlich gleichzeitig, wir haben vorhin erwähnt, Zigarren sind was für reiche Menschen und die Schweiz ist ja eines der reichsten Länder der Welt. Oder zumindest gesehen auf das Durchschnittseinkommen der Einwohner und dementsprechend ist es einfach so, dass es dort auch mehr Zigarren gibt. Oder nicht unbedingt mehr Zigarren, aber relativ gesehen mehr Zigarren pro Einwohner als in anderen Ländern. Ja, ich bin gerade auf der Homepage des Berliner Zigarrenclubs unter den Linden e.V. Und auch da hört man wieder. Ziel ist es, die Rauchkultur zu fördern und zu pflegen. Ob das unter das Feld der Gemeinnützigkeit fällt, weiß ich. In das Feld der Gemeinnützigkeit fällt, weiß ich. Ja. Zigarrenraucher sollen die Möglichkeit bekommen, ungestört und in gleichgesinnter Runde entspannte bis exklusivste Zigarren zu genießen oder mit korrespondierenden Getränken verschiedene Sorten zu testen. Nicht schlecht. Oh, hier sind auch die Mitglieder. Sind die da öffentlich? Ah, nee, hier ist nur... Das ist der Mitgliederbereich. Uiuiuiui. Also, ja, es wird für Betuchte. Der Mitgliedsbeitrag hat es in sich. Okay. 182,50 € pro Jahr. Das ist schon nicht ganz ohne. Was kriegt man dafür? Nur die Möglichkeit, seine Zigarren da zu rauchen. Also, in der Schweiz ist es bei vielen Zigarrenclubs so, dass da in der Mitgliedsgebühr dann auch noch einige Zigarren selbst mit drin sind. Das sind die Sonderpreise für Veranstaltungen. Kaffee, Tee und Wasser kostenlos. In der Oliva Cigar Lounge. Im Zigarrenmagazin und den Linden, da hätten wir auch noch hingemusst. Monatliche Arrangements. In Kooperation mit Vereinen, Händlern und Gastronomie. Sonderpreise bei Veranstaltungen. Also, weiß nicht, wie viele Vorteile man hier hat. Aber muss man ausprobieren. Uiuiui, die Fotos sehen aber auch aus hier. Oh, da wird aber gebechert. Aber das eine Foto ist schon so, dass, vielleicht haben sie das nachretuschiert, aber man sieht diesen Tisch mit den vielen Gläsern drauf schon in so einem blauen Dunst. Also sehr, sehr, ich wollte jetzt umgedreht, da. Ja. Da ist schon so ein Dunst. Der kann man das dann doch ganz gut erkennen. Ah. Interessant. Wirklich interessant. Das ist auch wirklich ein spannendes Thema. Also es ist auch tatsächlich so, über Zigarren kann man auch viele Kontakte schließen. Also so ähnlich wie viele Geschäfte auf dem Golfplatz wirklich abgeschlossen werden. Ja, ja. So ähnlich sagt man auch beim Zigarrenrauchen werden viele Geschäfte dann letztendlich beschlossen. Aber es ist halt auch... So sehen noch die Leute hier auf dem Bild aus, als ob sie gerade Geschäfte schließen. Ah ja, ah ja. Vielleicht kommen wir von den Leuten, die Zigarre rauchen, nochmal dazu, wie raucht man überhaupt eine Zigarre? Genau, das ist ja nicht so einfach. Ich habe ja schon gesagt, dass ich das falsch gemacht habe, aber du wirst es mal erklären, was richtig geht. Das Ganze fängt natürlich an mit unserem Ritual. Ich packe jetzt gerade mal eine Zigarre aus dieser Plastikfolie, die halt luftdurchlässig ist. Und im Prinzip, normalerweise riecht der Raucher erstmal an dem Produkt, um festzustellen, wie es riecht. Prüft nochmal, ob die auch vom Druckverhalten in Ordnung ist. Und dann schneidet der Raucher normalerweise die Zigarre an, weil normale Zigarren, also oder Premium-Zigarren, die sind einfach, die haben auf der Rückseite, am Ende. Da ist kein Loch. Da ist kein Loch, sondern da ist einfach eine Kappe drauf. Die kann auf verschiedene Arten gemacht sein. Manchmal läuft sie spitz zu, manchmal läuft sie auf andere Art und Weisen zu. Manchmal ist da noch so ein kleines Bommelhütchen drauf, wie ich sagen würde. So was drauf. Das ist ein Röhrchen. Oder bei den drei Zigarren, die ineinander verflochten sind, ist noch so ein Röhrchen hinten drauf. Das ist tatsächlich bei dem Format relativ normal. Mhm. Das heißt, die meisten Zigarren, die muss man irgendwie anschneiden. Und dazu gibt es drei populäre Varianten. Ich habe hier zwei davon einfach mal im Raum. Ein Foto und die breiter, das machen wir nachher. Und das erste, das klassische, das was auch fast jeder kennt, das ist der Zigarrencutter. Ich werde jetzt einmal das Geräusch machen, was so ein Cutter macht. Und das Interessante ist, das sind einfach zwei Klingen, die aufeinander geschoben werden und die sich dadurch auch noch selbst schärfen. Dann kann man im Prinzip die Zigarre da durchstechen und dann einfach das hintere Stück abschneiden. Dann ist sie auf beiden Seiten offen. Warum werden die nicht dann schon so hergestellt? Klassischerweise werden sie einfach nicht so hergestellt. Das sorgt einfach dafür, dass einmal erkennt man dann, wo wirklich das Ende ist. Ach so. Und einmal weiß man auch, dass die Zigarre in Ordnung ist. Und andererseits hat das, glaube ich, auch irgendwas mit der Reifung zu tun. Da bin ich aber auch echt kein Experte dazu. Das ist tatsächlich so, meine ersten Zigarren, als ich angefangen habe, jetzt wirklich Zigarren zu rauchen, waren tatsächlich noch keine Premium-handgefertigten Zigarren, sondern waren bereits angeschnittene Shortfiller-Zigaretten. Zigarren. Und als ich dann das erste Mal tatsächlich sowas gekauft habe, so ein besseres Produkt, stand ich plötzlich daheim und wollte auf den Balkon das rauchen und habe festgestellt, das ist ja gar nicht angeschnitten. Wie mache ich denn das jetzt? Ich glaube, ich muss mir einen Cutter besorgen. Ja, und ein Messer kann vielleicht auch helfen. Genau, also es geht auch mit dem Messer. Das Problem ist, wenn man, also diese Kappe, die wird aufgesetzt und dann mit einem kleinen, natürlich abbaubaren Kleber nochmal wirklich verklebt mit der Zigarre. Mhm. Und in dem Moment, wo man diese Kappe löst, und zwar nicht mit einem der konventionellen Wege, besteht eine recht große Gefahr, dass man dabei die Zigarre beschädigt. Und in dem Moment, wo wir sind ja jetzt am hinteren Stück der Zigarre, dieses hintere Stück der Zigarre, dort rauchen wir einfach, dort ziehen wir die Luft raus. Und wenn dann Löcher irgendwo dort sind, dann geht einfach die Luft zur Seite raus und das erschwert einfach das Rauchen. Ja, das will man die Zigarre nach Möglichkeit nicht dabei beschädigen. Mhm. Ja. Deshalb ist es etwas gefährlich, diese Cutter auch zu verwenden. Da muss man ein bisschen Erfahrung haben, dass man das auch relativ gut macht. Und gerade viele günstige Cutter sind auch nicht so besonders toll in meiner Erfahrung. Deshalb habe ich mir irgendwann einen schönen Cutter besorgt. Das sieht schön aus. Ich habe schon mal so einen Cutter irgendwo gesehen und habe mir gedacht, ist das irgendwie so ein Folterinstrument der Mafia, wo die dann irgendwie wo man die Finger mit abschneiden. Die Zehen und Finger nach und nach abschneiden. Also ich konnte mir das nicht erklären, was das ist. Jetzt weiß ich, was es ist. Das ist ein Zigarrencutter. Ja. Also das ist das bekannteste. Aber es geht auch anders. No, oh, du hast da ja noch so ein Werkzeug, was ganz anders aussieht. Genau, ich habe hier noch einen Bohrer. Und den Bohrer, den setzt man auch mit ans Ende der Zigarre. Ach, und das kann ist der Bohrer, ich dachte der andere. Ich habe hier drei im Prinzip. Das sind verschiedene Bohrer. Das ist im Prinzip ein Schlüsselanhänger, den ich dabei habe, der einfach ermöglicht, dass man im Prinzip drei verschiedene Bohrgrößen machen kann. Ah, ja, sicher. Bei einer kleineren Zigarre ist man dann einen kleineren Bohrer. Und je nach der Größe nimmt man einfach ein größeres Loch oder ein kleineres Loch. Und damit kann man einfach, wenn man das hier draufsetzt, dann drückt man rein in die Zigarre und dann hat man im Prinzip ein Loch. Manchmal muss man noch was wegmachen. Ja, und dann kann man im Prinzip dadurch relativ gut atmen. Ja, beschädigt dadurch die Zigarre im Regelfall einfach nicht. Mhm. Wobei es mir jetzt tatsächlich passiert ist, wobei das eigentlich schon vorher der Fall war in meiner Wahrnehmung. Aber das dürfte eigentlich noch nichts ausmachen. Und dann gibt es noch die dritte Variante, das ist die sogenannte Zigarrenschere. Davon haben wir vorhin auch ein Bild gemacht, weil ich selbst keine besitze. Und im Prinzip ist das ein ähnliches Prinzip wie beim Zigarrencutter. Es ist nur eine Schere mit einer besonderen Rundung für die Zigarre nochmal drin vorgesehen. Aber im Prinzip erreicht man damit das gleiche Ergebnis. Es gibt noch eine vierte Variante, von der ich eigentlich stark abrate, die dann im Western noch gerne gemacht wurde. Das ist nämlich das Abbeißen des Endes. So. Dann hat man losen Tabak im Mund. Das ist überhaupt keine schöne Erfahrung. Ja. Die Zigarre ist beschädigt, der Luftzug ist schlecht. Macht man eigentlich nicht. Die Kubaner machen das zum Teil. Aber die Kubaner sind da nochmal spezieller an der Stelle. Ja, und so ein Cowboy, der muss das auch machen. Das ist, und also was mit dem Selbstverständnis von Cowboys zu tun. Genau, aber im Prinzip, das sind so die drei Varianten von wie man eine Zigarre erstmal anschneidet. Dann setzt man die Zigarre zum Mund, sie ist noch nicht angezündet. Und zieht erstmal durch die Zigarre durch, um herauszufinden, ob überhaupt der Luftfluss ganz gut ist. Gerade wenn man so einer Zigarrenlounge ist, ist das auch der Moment, wenn normalerweise wird die Zigarre vorbereitet dann von demjenigen, der die Lounge betreibt. Also man schneidet dann sich selbst an, dann zieht man nochmal durch und dann stellt man fest, ob der Luftfluss einfach gut ist oder eben nicht gut ist. Mhm. Kann vielleicht im Worst Case auch nochmal die Zigarre zurückgehen lassen, wenn das überhaupt nicht geht. Dann kommen wir jetzt zum spannenden Moment, wo wir die Zigarre anzünden würden. Da gibt es mehrere Varianten. Ich habe hier einmal klassische Streichhölzer, wobei so ein ganz klassisch, das sind sehr lange Streichhölzer. Genau, das sind Streichhölzer, die sind 7-8 Zentimeter lang und die im Prinzip aber wie klassische Streichhölzer einfach verwendet werden, wobei man den Magnesiumknopf Kopf normalerweise erstmal abbrennen lässt und dann, wenn man den abgebrannt hat, dann kann man mit dem Rest des Holzes einfach vorne einfach etwas entzünden. Problem ist, eine Zigarre braucht ein bisschen Hitze, um wirklich anzugehen. Das ist mit einem Feuer, das ist mit einem Streichholz gar nicht so einfach. Und weiteres möglich. Mein Großvater hat das mit normalen Streichhölzern gemacht, aber hat dann unter Umständen noch mehrere nehmen müssen. Ganz genau. Und deshalb machen die meisten Zigarrenraucher so, wenn sie das mit einem Streichholz machen, dass sie wirklich die Zigarre in den Mund setzen und dann einfach das Streichholz zum Zigarrenkopf führen und dort dann versuchen durchzuziehen, dass man wirklich auch eine gewisse Hitze entwickelt. Das ist die eine Variante, die sehr häufiger vorkommt. Die andere ist natürlich, dass man ein Feuerzeug nimmt. Wobei man aufpassen muss, sowohl bei Streichhölzern als auch bei Feuerzeugen, dass man nicht zu sehr den Geschmack des Ausgangsmaterials des Feuers da reinbringt. Also beim Magnesiumkopf, den lässt man halt vorab brennen, damit die Zigarre nicht nach Magnesium schmeckt. Aber die Gefahr ist halt beim Benzinfeuerzeug, dass dann etwas Gas in die Zigarre übergeht. Und das sind einfach Sachen, die wir normalerweise nicht haben. Dann einmal zusätzlich vielleicht gesundheitsschädlich ist und einmal auch einfach nicht gut schmeckt. Und deshalb verwendet man normalerweise Zigarrenfeuerzeuge aus, die auf Gasbasis, zum Beispiel auf Butanbasis sind und die sind relativ geschmacksfrei und die machen dann eine gute warme Flamme. Häufig wird auch so ein sogenanntes Sturmfeuerzeug oder ein Zigarrenfeuerzeug wirklich verwendet, die einfach eine relativ starke, konzentrierte Flamme machen und dann wird häufig auch aus relativ großer Entfernung, sagen wir mal so 8, 4, 5 Zentimeter weit weg vom Zigarrenkopf die Flamme gehalten und dann aus der Ferne wird das, wie die Zigarre eigentlich geröstet, muss man fast schon sagen, um das zu bringen und so wird dann die Zigarre angezündet. Mhm. Und dann gibt es noch eine dritte Variante und die besteht aus daraus, dass Zedernholz genommen wird. Mhm. Und zwar liegt in vielen Zigarrenkisten liegt so ein wenig Zedernholz als Deckblatt drin oder als Unterstützung drin. Davon kann man sich ein Stück abbrechen. Mhm. Und dieses abgebrochene Stück, das kann man dann mit einem Feuerzeug, mit einem Streichholz anzünden. Das brennt relativ langsam. Mit diesem relativ langsamen Stück dünnen Holz, das kann man dann auch die Zigarre anzünden. Das sind so die drei gewöhnlichen Varianten, wobei die dritte gefühlt nur eine Show-Variante ist. Das macht man normalerweise nicht. Ja. Aber es ist eine relativ angenehme Variante. Mhm. Und dann kommt endlich der erste Zug, zieht durch die Zigarre durch, versucht den Rauch eben in den Mund einzuatmen, aber nicht in die Lunge. In die Lunge ist der Rauch halt zu lang, zu aggressiv. Und dann atmet man das wieder aus. Und dann entsteht der berühmte blaue Dunst, der blaue Rauch. Mhm. Und das Wichtige ist, man raucht Zigarren sehr langsam. Mhm. Also die Faustregel für den Anfänger ist so ungefähr ein Zug pro Minute. Wenn wir jetzt ans Zigarettenrauchen denken, da haben wir nach 5 Minuten schon die ganze Zigarette normalerweise vernichtet. Mhm. Und hier ist es so, wir haben nach 5 Minuten vielleicht 5, 6, 7 Züge gemacht. Also ich muss zugeben, ich bin etwas schneller. Ich mache meistens so alle 45 Sekunden einen Zug. Aber das ist so, da muss jeder seinen Rhythmus finden. Aber erstmal Faustregel relativ langsam. Und manchmal passiert es dann auch, dass man so langsam raucht, dass die Zigarre zwischendrin auch wieder ausgeht. Ja, und dann muss man das einfach neu machen. Was interessant ist, zum Beispiel bei Zigaretten versuchen die meisten Raucher ja relativ schnell auch die Asche vorne wieder abzustoßen. Und der Zigarrenraucher, der will eigentlich möglichst lange seine Asche erhalten. Aha. Also viele Raucher haben dann wirklich 1, 2 Zentimeter oder noch mehr an Asche dastehen. Mhm. Das hält auch relativ gut von der Konstruktion der Zigarre im Regelfall. Beziehungsweise, und das hat auch einen positiven Zweck, weil das kühlt im Prinzip nochmal den Rauch raus. Mhm. Und das sorgt dafür, dass wir eigentlich eine angenehme Wärme in der Zigarre einfach auch behalten. Mhm. Es hieß doch auch, dass die Zigarre in den verschiedenen Abschnitten unterschiedlich schmeckt. Also hat uns einer der Verkäufer erzählt und uns also gesagt, wir müssten uns hinsetzen mit einem Bewertungsbogen und das erste Drittel bewerten, das zweite Drittel bewerten und das dritte Drittel bewerten. Wenn man nun aber 90 Minuten an einer Zigarre raucht, wenn ja jede Zigarre tatsächlich, wenn man das voll aufraucht, tatsächlich 90 Minuten in Anspruch nimmt, das könnten wir natürlich gar nicht leisten. Ganz genau, also das ist auch übertrieben. Es ist aber tatsächlich so, dass die meisten Zigarren so aufgebaut sind, dass wirklich das Deckblatt ist offensichtlich immer das gleiche, aber der Inhalt des Fillers oder des Füllmaterials in der Mitte, der verändert sich einfach, weil man da auf andere Zusammensetzungen Wert legt. Häufig ist im letzten Drittel oder spätestens im letzten Viertel nicht ganz so hochwertiges Material verwendet, weil das ist im Prinzip das, was woanders der Filter wäre bei Zigaretten. Und das ist im Prinzip der Bereich, wo man die Zigarre dann hält oder aber auch nicht viel weiter rauchen will. Die meisten Zigarrenraucher rauchen so ungefähr 2/3 bis 3/4 der Zigarre und das reicht eigentlich auch. Und es ist tatsächlich so, die meisten Zigarren, ich weiß nicht, warum ich manchmal Zigarette sage, wenn ich Zigarre sagen will. Die werden einfach wirklich das so rauchen, dass einfach wirklich im Laufe der Zeit sich der Geschmack einfach auch verändert. Mhm. Wenn man das zu schnell raucht, dann wird die Zigarre sehr schnell sehr heiß. Dann gehen die Aromen verloren und der Geschmack wird einfach sehr bitter. Das will man auch vermeiden. Dann ist es natürlich so, es gibt dann einfach verschiedene Geschmäcke, die man dann wahrnehmen kann. Also es gibt einfach, viele Raucher können dann tropische Früchte, Gewürze, Süße, Vanille, schokoladige, nussige Aromen wahrnehmen, hölzerne Aromen, Lederaromen. Und das ist einfach ein sehr interessanter Mix. Und je nachdem, wie der Tabak in der Zigarre angeordnet ist, woher der kommt, gibt es einfach dann auch große Unterschiede in dem, was man dann wahrnehmen kann. Mhm. Ja. Und was dann halt auch wichtig ist, man sagt im Prinzip, es gibt einfach die sogenannte Stärke von der Zigarre. Mhm. Und die Stärke ist nicht wie bitter oder wie pfeffrig oder wie irgendwas das schmeckt, sondern die Stärke sagt eigentlich, wie viel Nikotin ist in der Zigarre. Aha. Und du hast vorhin beschrieben, wie es dir plötzlich sehr, sehr schlecht ging nach vielen Zigarren. Mhm. Und das war dann einfach, das hat es dann plötzlich so viel Nikotin, mhm, dass der Körper damit nicht mehr klarkommt. Klar, ja. Mhm. Und es gibt teilweise Zigarren, die haben so viel Nikotin, die sind so stark, dass man im Prinzip schon nach einer, also dass ich kann mich daran erinnern, dass ich, als ich meine erste relativ starke geraucht habe, bin ich plötzlich... Ich habe angefangen zu schwitzen, ich habe angefangen, naja, also mich richtig unwohl zu fühlen und das war das Signal, ich muss jetzt aufhören mit dieser, mhm, Zigarre. Mhm. Und ich habe danach auch einen ganzen Tag Probleme gehabt und deshalb, ich rauche normalerweise milde bis medium starke Zigarren. Mhm. Kann man denn die Zigarren auch teilweise nur rauchen oder ist es dann verdorben? Also es ist tatsächlich so, man kann eine Zigarre im Prinzip absetzen und dann einfach erstmal ein paar Stunden später sie wieder anzünden. Das ist auch kein Problem. Allerdings, ich würde sie nach 24 Stunden nicht mehr wieder berühren. Mhm. Also dann werden sie einfach, weil dann die Struktur der Zigarre anfängt, sich ein bisschen zu verändern. Mhm. Weil im Prinzip die Zigarrenform gibt ja eine gewisse Stabilität, mhm, her. Ja. Und wenn man das zu lange liegen lässt, dann hört einfach diese Stabilität auf, da zu sein, weil sich einfach das ganze Konstrukt dann anfängt aufzulösen und dann macht es einfach keinen Spaß mehr, die zu rauchen. Ja. Naja, klar, das sind natürlich dann so die Probleme. Ich hatte letztens einen guten Freund bei mir zu Besuch, wir haben dann Zigarren geraucht und er hat einfach relativ langsam geraucht und wir waren unterwegs und hat also irgendwann ausgemacht und dann haben wir so abends weiter bei mir geraucht auf dem Balkon. Ja, also Aufbau der Zigarre, Deckblatt hattest du genannt. Das ist also ein großes Tabakblatt, ne? Genau. Was man da nimmt. Also, und das ist vielleicht auch das Interessanteste. Also, es gibt das Deckblatt oder den sogenannten Wrapper im Englischen. Mhm. Und das wird aus einem speziellen Blatt hergestellt, das möglichst glatt ist, das möglichst annähernd perfekt vom Aussehen ist. Mhm. Und viele Deckblätter werden dann sogar so hergestellt, dass die gar kein Sonnenlicht bekommen, mhm, sondern wirklich in einer Art Zelt aufwachsen, mhm, so dass die möglichst einfach möglichst gut aussehend bleiben. Und das Deckblatt ist das teuerste Blatt am ganzen, mhm, Tabak, weil das muss man einfach mit einer besonderen Sorgfalt herstellen, die man bei den anderen Sachen zwar auch braucht, aber einfach nicht in diesem Maße. Und das Deckblatt macht auch sehr, sehr viel vom Geschmack aus, weil das Deckblatt eigentlich so irgendwie 50% des Geschmacks wirklich ausmacht. Und im Prinzip macht einfach das Deckblatt auch die Farbe aus. Wir haben hier sehr, sehr helle Zigarren. Wir haben hier eine Rocky Patel, mhm, mit einem Connecticut Deckblatt. Das ist echt praktisch ein helles Braun. Kommt aus den USA. Das kommt aus den USA. Mhm. Und dann haben wir verschiedene Farbverläufe, bis wir zu diesem dunklen, mhm, Maduro-Blatt kommen, was im Prinzip dann einfach nur von bestimmten Pflanzen, von bestimmten Züchtungen der Tabakpflanze kommt, die dann einfach in bestimmter Art und Weise auch zubereitet werden. Und es ist so, mhm, dass man im Prinzip die Tabakpflanze in drei Bereiche unterteilt. Den oberen Teil, den mittleren Teil und den unteren Teil. Und je nachdem, welchen Teil man verwendet, kriegt man da auch nach der Trocknung eine andere Färbung normalerweise. Ja, Maduro heißt übrigens reif, ne? Ganz genau. Ja. Ja, und dann gibt es ja auch noch diesen Binder, ne? Genau. Also im Prinzip kann man sich das so vorstellen, dass man den sogenannten Füller nimmt. Mhm. Den versucht man irgendwie so zu drehen, dass er einigermaßen in diese runde Form kommt. Und da vermischt man auch häufig verschiedene Tabake. Manchmal nimmt man lange Stücke eines Tabakstück Platz. Manchmal nimmt man kleinere Stücke, die dann irgendwie zusammenfinden. Und die dreht man im Prinzip zusammen und dann gibt es ein Stückchen Tabak, was noch nicht perfekt aussehen muss, aber was im Prinzip dazu genutzt wird, diese ganze Konstruktion zusammenzuhalten. Und das ist der Binder, den man einfach um diesen Füller drumherum wickelt und dann kann man den nochmal in Form bringen und dann kann man wirklich das letzte Blatt und das ist dann einfach das Deckblatt, den nochmal da drum wickeln, da drum drehen und dann hat man wirklich das Konstrukt einfach abgeschlossen. Das sind so diese drei Sachen, die man braucht und im Prinzip sind einfach der Füller und das Deckblatt, das sind einfach die zwei Produkte, die einfach am meisten Geschmack reingeben. Hm. Das ist relativ egal. Und ja. Es ist so, dass Tabak meistens relativ lange gelagert wird, also nicht so lange wie jetzt Whisky mit 12 Jahren gelagert wird, aber häufig vergehen so 1,5 Jahre, bis der Tabak verwendet wird oder auch länger. Ja. Und dann erst entsteht wirklich das Produkt oder wird der Tabak zu dem Produkt geblendet, das man eigentlich haben will, mit einem relativ gleichbleibenden Geschmack. Mhm. Häufig verändert der sich natürlich trotzdem. Das ist wie bei anderen Premium-Spirituosen, dass da dann irgendwie die Wetterbedingungen plötzlich anders sind und plötzlich schmeckt das Produkt anders. Genau, ja. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Und genauso ist das dann auch, dass der langjährige Raucher feststellt, oh, die schmecken ja jetzt gar nicht mehr. Was ist da denn los? Und plötzlich ist das einfach, nimmt man dann einfach ein anderes Produkt. Deshalb machen viele Raucher das dann auch so, wenn sie feststellen, mir schmeckt diese eine ganz gut. Dann kaufen sie sich ganz schnell eine ganze Kiste von Zigarren mit 10 bis 25 Zigarren häufig drin und dann haben sie einfach eine gleichbleibende Qualität, an der sie auch eine Weile einfach haben. Aber kann man die denn so gut lagern? Das ist tatsächlich eine Sache, nämlich Zigarren brauchen eine gewisse Feuchtigkeit, damit sie ihren Geschmack erhalten. Man sagt, so eine Luftfeuchtigkeit zwischen 90 und 72% sollte man einfach langfristig erhalten. Und ich behaupte jetzt mal, die meisten unserer Wohnungen hier in unseren westlichen Gefilden, die sind eben nicht, da könnt ihr dafür nicht sorgen, dass wir diese Lagerbedingungen garantieren können. Ja. Und deshalb gibt es spezielle Lagergefäße und das sind die sogenannten Humidore. Im Regelfall sind das Holzkisten. In Holzkisten kann man dann, ich sag jetzt mal, Wasserfeuchtigkeitsregler unterbringen, wo man im Prinzip dafür sorgt, dass da ein bisschen Wasser reinkommt und dann feuchten die Luft im Prinzip selbst. Die meisten von diesen Humidoren, die kommen halt mit einem Hydrometer, den man dann messen kann, wie ist die Luftfeuchtigkeit. Dann kann man halt nachsteuern, je nachdem, ob sie zu hoch oder zu niedrig ist. Ja. Und also ein normales Humidor ist im Prinzip eine kleine Holzkiste, die einfach vor einem liegt, die man irgendwie, sag ich mal, zwischen 15 und teilweise 100 Zigarren aufnehmen kann. Dann gibt es größere Modelle von Humidoren, wo man auch eine ganze Zigarrenkiste nochmal unterbringen kann. Und natürlich ist es so, heute, wir waren ja in verschiedenen Geschäften unterwegs und die haben dann begehbare Humidore. Das sind ganze Räume, die so gebaut sind, dass dort diese Feuchtigkeit zu erhalten ist. Das war auch immer so, wir sind in den Raum reingekommen und sofort ist die Tür hinter uns auch wieder zugemacht worden. Man merkte auch, dass es da irgendwie auch ein anderes Klima war. Genau, es war relativ feucht dort drin. Und kühl, also und vielleicht die Kühle kommt vielleicht auch durch die Feuchtigkeit, aber es wurde da eben irgendwie auch was, ja, die feuchte Luft irgendwie reingeblasen und es wirkte auf mich kühl in beiden Räumen eigentlich, obwohl es draußen gar nicht heiß war. Und deshalb ist es jetzt so, dass zum Beispiel die Zigarre, die du vielleicht daheim machst, wenn wir die heute anfassen würden, die ist ja seit 30 Jahren dann nicht mehr in den idealen Lagerbedingungen. Genau. Und deshalb wird die wahrscheinlich sehr trocken sein. Ja, ja. Ja. Wahrscheinlich zu trocken, als dass man die noch angenehm rauchen könnte. Die kann man nicht mehr rauchen, da bin ich ganz sicher. Kann die auch mal. Und man kann tatsächlich noch versuchen, die dann nochmal im Humidor zu lagern. Und dann kommt die wieder zu etwas ihrer alten Güte zurück. Mhm. Aber im Prinzip ist das bei so langer Lagerung eigentlich schon verloren. Und im Prinzip, die Puristen würden auch überhaupt nicht darüber nachdenken, eine Zigarre, die einmal nicht gut gelagert war, dann nochmal zurückzuholen. Das ist so ähnlich wie Tiefkühlware, die einmal aufgetaut war, nochmal neu einzufrieren. Das ist einfach... Mhm. Das ist wahrscheinlich nicht ganz so gefährlich, aber vom Geschmack her kommt es einfach nicht mehr an das Original ran. Mhm. Bei mir geht es jetzt zum Beispiel so, wie ich hatte, was hatte ich denn? Ich hatte, glaube ich, eine Monte Cristo und zwar in den berühmten Plastiktuben, in Aluminiumtuben gelagert gehabt, wo ich 3 Stück gleichzeitig gekauft hatte und dann habe ich die über ein Jahr jetzt in diesen Tuben gelabt und dann habe ich eine davon geraucht und die war total trocken. Also das kann man eigentlich nicht machen, sondern ich habe die letzte auch extra diese Tuben, damit sie sich gut halten, oder? Ja, aber letztendlich verlieren die einfach auch immer ein wenig von der Feuchtigkeit und deshalb, also diese Tuben sind eigentlich für kurzfristige Lagerung gedacht. Also wenn es jetzt in den Urlaub geht und mal was mitnehmen möchte, dann sind... Und hoffentlich ein Reisehumidor. Genau, das könnte man auch machen. Es gibt auch Reisehumidore, die dann wirklich... Die Artikel über Humidore. Und aber das ist aus meiner Sicht übertrieben, aber... Naja. Aber man kann damit tatsächlich schon... Den Genießer ist das... Für den Genießer ist das tatsächlich eine interessante Option. Ich nehme normalerweise, wenn ich in den Urlaub fahre, nehme ich meistens, also viele Zigarren werden einfach in so kleinen Papierpackungen oder kleinen Kartonpackungen dann an den Kunden gegeben, wo dann 3 oder 4 Zigarren reinpassen. Mhm. Und die nehme ich mir dann einfach so auch mit in den Urlaub. Ich glaube, die haben auch alle sehr viel Wert drauf gelegt in den Geschäften auf eine aufwendige und gute Verpackung. Soll man wirklich denen zugutehalten. Also diese Geschäfte sind gut. Aber bevor wir zu den Geschäften kommen, müssen wir noch über die Anbaugebiete sprechen. Du hattest jetzt Kuba schon erwähnt und hattest gesagt, Dominikanische Republik. Aber da gibt's ja noch, also man kann das ja noch genauer runterbrechen. Also in Kuba ist es die Region, was hattest du hier rausgesucht? Vuelta Abajo. Ja. Ich lese das gleich mal. Und auf der Dominikanischen Republik Santiago und La Romana. Und dann Nicaragua. Wobei Nicaragua, wenn ich das richtig sehe, auch Exil-Kubaner das Geschäft wohl dominieren, nach dem, was ich gelesen habe. Es ist tatsächlich so, dass einfach viele Kubaner auch einfach geflohen sind nach dieser Revolution. Ich meine, das ist auch eine Geschichte, die wir, glaube ich, in der Folge über Rums gehört haben, dass viele kubanische Rumhersteller auch einfach geflohen sind. Und da sind natürlich die gleichen Phänomene aufgetreten. Ja. Honduras haben wir noch. Honduras, genau, haben wir auch noch. Ja. Und was auch viel gemacht wird, ist dann, dass dann davon gesprochen wird, dass es ein kubanischer Tabak ist, der dann aber in Honduras oder in der Dominikanischen Republik angebaut wird. Mhm. Also im Prinzip der Samen dieser Tabakpflanze genommen wird und dann dort verwendet wird. Es ist nämlich einfach so, es gibt viele verschiedene Tabakpflanzen. Also das ist eine Gattung, die einfach groß genug ist, dass es da viele verschiedene Varianten einfach auch gibt. Mhm. Ja. Und davon gibt es dann einiges. Und das Wichtige ist einfach, wir brauchen ein gewisses Klima, das sollte relativ warm sein. Wir brauchen eine gewisse Qualität der Böden. Und diese 2 Sachen zusammen gibt es einfach gar nicht so häufig auf der Welt. Und das sorgt dafür, dass einfach nur in dieser Karibikregion oder in Regionen, in dem Prinzip im gleichen Breitengrad und am Längengrad, ich weiß gerade nicht mehr, was ist, also in der gleichen Höhe von in dieser Äquatornähe. Ja, Äquatornähe. Genau. Äquatornähe, tropisches Klima, wobei offenbar auch noch diese, ich meine, in der Karibik haben wir ja auch immer noch das Meer in der Nähe. Das scheint wohl auch einen wichtigen Faktor zu spielen. Dann müsste man eigentlich auch mal so einen leicht salzigen Geschmack im Tabak haben. Wenn da so viel Salz vom Meer kommt. Wobei der Salz geht ja nicht wirklich über die Luft, das verteilt sich ja gar nicht durch die Luft. Aber über die Luftfeuchtigkeit, doch, doch. Also, du hast das beim Tee. Ja, dann gibt es ja diesen, okay, und beim Kaffee auch. Wenn der lange übers Meer geschickt wird, nimmt der dann möglicherweise so einen leicht salzigen Geschmack an. Wir hatten das schon mal, ich glaube, in unserer Folge über Kapselkaffee. Ja. Ja. Also das ist, da weiß ich nicht. Also beim Tabak. Also das ist, also soweit ich weiß, spielt das, hätte ich jetzt zum ersten Mal gehört, dass das eine größere Rolle spielt. Ich glaube, es sind tatsächlich eher die Böden, die dann für relativ einzigartige Geschmäcker sorgen. Das gute Wetter. Ja, sowieso. Naja, aber wenn es nur ums tropische Klima ginge, dann müsste das ja nicht nur da so zirkumkaribisch angebaut werden, sondern könnte man das auch in, weiß ich nicht, Indien zum Beispiel anbauen. Ja, das ist ja auch die andere Variante. So, ne? Und wir haben das ja vorhin gehört, dass viel Tabak in Indien und in China angebaut wird. Zigarren. Ganz genau. Ja. Das liegt vielleicht auch einfach dran, dass das gar nicht so akzeptiert wird. Das war, als wir vorhin in den Geschäften waren, da wurde immer betont, aus welchen Ländern dieser Tabak kommt. Und man mit gewissen Ländern auch gewisse Geschmacksrichtungen verbindet. Mhm. Aber das muss nicht immer so sein. Also den kubanischen Zigarren, sag mal, in der Regel nach, dass sie besonders stark wären. Mhm. Und dann Nicaragua und Dominikanische Republik sind dann halt eher mild bis medium stark. Und das ist so eine Regel, an die man sich grob halten kann. Also Rule of Thumb. Aber letztendlich ist jede Zigarre doch nochmal unterschiedlich von allen anderen. Und das muss man einfach beobachten. Also es gibt auch starke Zigarren aus diesen Ländern oder auch milde kubanische Zigarren. Wie komme ich denn jetzt an meine Zigarren? Wende ich mich da an Amazon und dann schicken die mir das? Oder? Also interessanterweise wird man auf Amazon keine Zigarren finden. Man findet dort relativ viel Zubehör. Aha. Aber es ist keine so, Zigarren? Du wirst dort keine Zigarren finden, weil es einfach Tabakprodukte sind, die nicht so ohne weiteres in Deutschland versandt werden. Stimmt, hier sehe ich das gerade ganz. Sondern was du dort viel findest, sind dann halt Zigarrencutter, Humidore. Das ist Material, was man dort bekommen kann. Und deshalb geht man im Regelfall Bücher über Zigarren. Humidore? Ah, nee, doch ohne Zigarren. Sehr interessant. Ich weiß gar nicht, warum genau Amazon das nicht versendet. Es gibt natürlich auch Versandhändler im Internet, die das machen. Also da wird die Google-Suche einiges nach vorne bringen und viele von, oder zum Beispiel das erste Geschäft, das wir heute aufgesucht haben, das ist auch ein klassischer Versandhändler. Die verschicken auch relativ viel. So, jetzt müssen wir sie aber nennen. Also wir wollen jetzt nicht Werbung machen, aber wir nennen jetzt einfach die Läden, wo wir waren. Kann man noch ein bisschen was im Stil der einzelnen Läden sagen, weil das unterschiedlich ist. Also zuerst waren wir bei einem Traditionshaus in Berlin, Zigarrenherzog, ist im Internet auch leicht zu finden. Und da steht sogar dran Dr. Herzog. Ja. Und das ist wohl tatsächlich ein Traditionsladen, der glaube ich sogar. Also, und hier hat man einfach gesehen, das ist ein sehr, sehr vornehmes Geschäft mit. Ja. Wir haben uns da auch sehr, sehr gut beraten gefühlt. Das war der Juniorchef. Das war, also, glaube ich, der Juniorchef. Denn es tauchte später noch ein älterer Mensch aus, der so ein bisschen sich gerierte, als sei er der Seniorchef. Es gab eine gewisse Familienähnlichkeit zwischen den beiden, die nicht zu verkennen war. Das war natürlich so, die waren beide auch vornehm gekleidet, alle im Anzug. Wir sind dort in den Humidor hineingegangen und das war ein sehr schöner Humidor, sehr gut gefüllt. Also hier kam, muss man dazu sagen, so ein bisschen im Nerd-Look. Also ich hatte da meine Überwachungs, was ist hier, mein Hoodie mit dem Überwachungsemblem hinten drauf und irgendeiner Sickin, glaube ich, war das. Und du warst da auch im Pullover. Also wir waren eher underdressed. Aber komischerweise nur da. Also da sieht man, die wenden sich halt, glaube ich, an das ältere gesetzte Publikum mit so einer gewissen, also die strahlen halt einfach so ein bisschen Würde aus. Ja. Die Website ist eigentlich sehr, sieht eigentlich sehr modern aus, wenn ich da jetzt drauf gucke. Und jetzt habe ich gerade geguckt, ob man da nicht auch noch irgendwo Informationen über den über die Geschichte des Geschäfts findet, aber das haben sie irgendwie nicht. Aber wie gesagt, sehr eigentlich, also ich fand den Umidor eigentlich im Grunde, also er war auf jeden Fall der mit dem meisten, also mit der größten Auswahl. Ja. Also man muss dazu sagen, den Herzog gibt es zweimal, nämlich am Hafen und am Ludwig-Kirchplatz. Und wir waren am Ludwig-Kirchplatz. Ach, La Casa de la Mano in Berlin, wo wir auch noch hinten hingehen können, auch zu Herzog. Jetzt sieht man's. Also ich glaube, dass sie auch die größte Auswahl hatten. Ja. Also du kannst das besser beurteilen als ich. Also mir kam die Auswahl relativ breit vor, mit sehr vielen Tabaken aus sehr vielen Regionen. Mhm. Auch ein paar Marken, die ich eher selten bis jetzt gesehen habe. Ich habe dort Vega Fina gesehen. Das ist zufälligerweise das erste Mal, dass ich mir eine Premium-Zigarre gekauft hatte, war das die Marke und die habe ich seitdem nie wieder gesehen gehabt. Mhm. Und das war einfach eine sehr interessante, sehr gute Erfahrung. Mhm. Und allerdings merkt man deutlich, die haben dieses eine Produkt, Zigarren, und darauf sind sie spezialisiert und da sind sie auch sehr, sehr gut. Sie geben auch einen Zigarrenführer raus, den als Buch. Kostet 7,80 €, kann man auch buchen, jährlich erscheint er. Das ist der kleine Herzog. Von Maximilian Herzog und Krzysztof Czarny herausgegeben. Und der war da auch an der Theke zu sehen, war ein richtig dickes Buch, wo sie also die Zigarren, also wie so eine Art Katalog, also ja, wo halt Zigarren bewertet und beschrieben werden. Also schon sehr interessant. Und auch wenn man hier auf der Internetseite guckt, scrollt das da so durch, da sieht man auch hier Monte Cristo Double 14 €, Hauptmann Royal 119 €. Und jetzt kommt mir mit mir eine hier reingeschoben für 130 €. Also schon, wir haben schon was. Ja. Wobei Zigarren auch in Deutschland einer gewissen Preisbindung unterliegen. Ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt Spielraum gibt oder ob es da gewisse Spielräume gibt. Also soweit ich weiß, gibt es aber wirklich eine Preisbindung, die auch gilt, so ähnlich wie die Buchpreisbindung, die nicht nur eine unverbindliche Preisempfehlung an der Stelle ist. Das heißt, normalerweise zahlt man den gleichen Preis in ganz Deutschland für die gleiche Zigarre. Das ist ja interessant. In der Schweiz ist das etwas stärker aufgehoben. Da gibt es da flexiblere Preise. Das sind teilweise unterschiedliche Preise, aber meistens sind auch dort die gleichen Produkte jeweils bei unterschiedlichen Händlern zu gleichen Preisen ungefähr zu finden. Interessant. Und wenn ich jetzt nicht weiß, was ich gerne rauchen will, kann ich hier zum Beispiel bei Herzog das Herzog-Zigarren-Set kaufen. Die haben eigene Zigarren-Sets, zum Beispiel das Anfänger-Zigarren-Set, ein groß und ein klein, Kuba, Non-Kuba, das ist ja gut, Non-Kuba, Inspirations-Set, das ist dann wahrscheinlich für die nicht mehr Anfänger, dann haben sie hier noch eins, Petit Corona heißt das, Zigarren-Set Robusto Kuba, Reise durch die Karibik. Und dann haben sie hier auch noch. Ach, es gibt doch sogar noch. Ah, nee. Dann haben sie hier sogar noch ein Zigarrenset. Huch, ist jetzt weg. Oh ja, hier Sets. Markenzigarrensets. Also da kann ich die dann auch noch von anderen. Also andere Zigarrensets halt kaufen. Also ist für Einsteiger, glaube ich, ziemlich gut. Ja. Auch in verschiedenen Preisklassen. Ja, das ist doch eigentlich schön. Also da kann dann jeder einsteigen, in klein und in groß, und hat dann schon so verschiedene Sampler. Das ist doch super. Also finde ich, das ist gut gemacht. Wie gesagt, überhaupt die Webseite ist sehr gut, übersichtlich, performant, so wie man das mit so Untermenüs, aber wirklich schön gemacht. Also sehr, sehr gut. Und der Laden, wie gesagt, der Umidor hat mir auch sehr, sehr gefallen, weil das wirklich ein Riesenraum war und die Bedienung war vorzüglich. Also kann man, kann man empfehlen. Auch wenn vielleicht der ein oder andere jetzt Jüngere vielleicht durch die vornehme Haltung mit den Krawatten und so vielleicht sogar abgeschreckt ist. Aber ich glaube, man sollte sich da nicht abschrecken lassen. Also jedenfalls uns gegenüber war man sehr nett. Also, Wobei das auch tatsächlich so ist, dass dann der Juniorchef eher zu uns gegangen war. Ja, ja, klar. Ja, ja, der sich gedacht hat, dass wir vielleicht für ihn besser die Kunden sind als für seinen Vater. Ja, ja. Ja, also sehr interessant. Kann Wo waren wir denn noch? Ja, anschließend waren wir dann in diesem Delicious Genusshaus, wo man halt nicht nur Zigarren verkauft. Das ist unweit. Das ist auch, wenn wir vom Ludwig-Kirch-Platz weitergehen. Also der Ludwig-Kirch-Platz wird ja diagonal durchzogen durch die Pariser Straße und wir kamen auch die Pariser Straße entlang und sind dann weiter zur U-Bahn und dann kommt man an einem weiteren Zigarrenladen vorbei. Es ist total interessant, dass das so auf engstem Raum ist in West-Berlin. Dort, das nennt sich Starke Zigarren. Starke Zigarren, also Starke ist wohl der Name des Händlers, aber das Ganze ist integriert in einen größeren Laden. Offensichtlich haben die sich zusammengetan, wo halt Whisky und Gin und Rum, also oder auch Draft-Biere. Premium-Spiridosen und Draft-Biere. Craft-Biere verkauft werden. Ey, ja. Craft-Biere. Ja, da sind wir, glaube ich, auch recht gut beraten worden. Also wir waren wohl erst bei dem Menschen, der sich da um die Getränke kümmert, der hat uns dann aber weitergeleitet. Und dann kamen wir auch in einen Humidor, der auch schick, also eingerichtet war, aber jetzt so auf jugendlich schick, also so wie man das heute vielleicht eher machen würde für ein etwas jüngeres Publikum. Ja. Also das war also das der klassische Humidor ist halt eher eine Art Lagerraum, der begehbar ist. Und hier war das, man hat fast das Gefühl, eine Art Aufenthaltsraum. Das war mehr so eine Art Aufenthaltsraum. Und von der Decke hingen auch Tabakblätter, so als Zierde, würde ich eher sagen. Und das war irgendwie auch so, da war noch so eine Rampe rauf, also barrierefrei ist ja auch gut, so eine Rampe rauf aus so gebürsteten, ja, der Stahl, das war schon ein bisschen so verrostet, also gestalterisch so ein bisschen so auf modern gemacht. Und es gab auch einen Bereich, wo man sich hin hätte setzen können dort vielleicht noch einen Gin oder einen Rum. Ja, zum Testen. Es wurde ja getestet vorne auch. Die hatten ja offene Spirituosen, wo ja auch die Frau, die vor uns war, die war ja gerade mit einem Test auch fertig und der machte ja gerade die Flaschen zu. Also das ist offenbar da auch möglich. Also Delicious heißt das Gesamtensemble und dort eben Starke Zigarren und Verkäufer dort hatte uns auch wie kann man das sagen? Das ist ich will jetzt nicht despektierlich sein, aber er wirkte halt er hatte so eine Ausstrahlung, so eine Hipster-Ausstrahlung. Ja. Also typisch, wie man das in Berlin so sieht. Er hatte also eine sehr modische Brille auf und auch dieses Hemd, was er anhatte, war irgendwie so ein, das war jetzt nicht so das Elegante, sondern mehr so dieses. Ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Also, und was mir in dem Laden aufgefallen ist, also ich kann mir nicht vorstellen, in den Zigarrenherzog mit einer Gruppe von Leuten zu gehen, die sich überhaupt nicht damit auskennen. Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dorthin zu gehen, mich dort mit einer Gruppe von Leuten einzufinden und zusammen mit denen Whisky-Tasting zu machen oder ein Whisky- und Zigarren-Tasting oder sowas. Mhm. Ich glaube, dafür bietet sich der Laden ganz gut an. Ja, ja, ja, ja, ich glaube schon. Also es ist natürlich schon nochmal anders. Ich weiß auch nicht, was jetzt besser oder schlechter ist. Also man kann, es ist halt eine ganz andere, also wirklich so eine ganz andere Art der Präsentation. Und man muss ja auch denken, Zigarrenherzog ist halt wirklich nur Zigarren, also wirklich nur Tabak. Ja. Und hier ist halt diese Mischung, obwohl wahrscheinlich das eventuell sogar getrennte Unternehmen sind, nur ist es halt diese Mischung da. Das ist halt schon eine ganz andere Sache. Ja. Aber auch nicht schlecht. Also ich fand den Laden interessant und ich bin ja jetzt nicht so der Zigarrenraucher, aber für Premium-Weine hatten sie auch. Und Spirituosen, ja, könnte man tatsächlich mal sich genauer anschauen. Okay. Ja. Obwohl ich auch glaube, dass jetzt das nicht so sehr der Niederpreissektor ist. Ne? Das glaube ich allerdings auch. Niedrigpreissektor, nicht Niedrigpreissektor. Also das ist glaube ich nicht der Fall. Es ist halt auch eben, hat so eine gewisse andere Art von, ja, auch Eleganz, kann man sagen, aber so ein moderner Ansatz. Ja, und dann waren wir natürlich da, wo ich unbedingt hin wollte, weil ich von dem Laden schon viel gehört hatte. Also viele aus meinem Umfeld kaufen da regelmäßig ein. Nicht unbedingt Zigarren, sondern vielleicht auch eher Whisky. Nämlich Whisky and Cigars in der Sophienstraße. Und auch da sind wir, glaube ich, ganz freundlich aufgenommen worden. Der Chef-Taster hatte da auch, dann war in seinem Element und wollte uns da auch so ein bisschen belehren. Also ich habe da auch einiges gelernt. Für dich als Experten war es dann vielleicht manchmal ein bisschen... Ich fand es trotzdem sehr interessant. Also das Interessante war halt, der hat uns sehr, sehr viel von seiner Auswahl gezeigt. Genau. Hat sich auch dafür entschuldigt, dass nur so wenige kubanische Zigarren im Moment. Da hat er so ein bisschen kokettiert, also das war ja ganz deutlich. Ja. Aber es war trotzdem ein sehr interessanter Laden, aber auch hier wieder diese Mischung aus nicht nur Zigarren, sondern auch Premium-Spirituosen. Das Besondere an dem Laden ist, dass man auch klingeln muss, um überhaupt reinzukommen. Warum mussten wir das nicht? Also gut, bei dem Dichtersladen nicht, weil wir da, weil da viele Leute waren und viel Kundschaft. Aber bei Herzog war doch auch. Nee, wir haben einfach die Tür geöffnet und sind da reingekommen, ja. Ah ja. Ich habe das jetzt nicht mehr so gut in Erinnerung. Aber stimmt, beim letzten musste man klingeln und er hat dann ja auch gesagt, sie hätten hier Flaschen, die bis zu 6.000 Euro kosten und da müsste man ein bisschen vorsichtig sein. Ja. Das war auch eine sehr interessante Mischung. Wir haben auch eine Bar mitten im Laden, wo dann wahrscheinlich abends ab und zu ein Event stattfinden. Ich glaube, heute Abend findet auch irgendein Event statt. Genau. Und dort wird dann halt immer eine Mischung aus Tabak und Premium-Spirituosen oder manchmal auch nur das eine oder nur das andere angeboten. Und das war auch ein sehr interessanter Laden. Ja. Was vielleicht im Vergleich zu den anderen Läden war, dass es eben keinen begehbaren Humidor gab, sondern einen Schrank, aber der Schrank war riesig. Ein riesen Schrank. Ich meine, der Raum hat eine sehr hohe Deckenhöhe, weil es ein Altbau ist und dann war das, glaube ich, waren das vier so Abteilungen da nebeneinander. Ja. Und es war ja dicht bepackt und da sagte ja, es sei nicht mal alles da. Also, ja. Das ist schon, und das geht wirklich vom Boden los. Also das ist schon vom Boden bis zur Decke. Also das ist schon auch eine Menge. Also dass das wenig ist, kann man nicht gerade sagen. Es hat natürlich was anderes, wenn es begehbar ist. Dafür hat der Laden halt begehbare Spirituosenregale. Und das ist halt, da sind natürlich sehr viel mehr da und Flaschen nehmen natürlich auch mehr Platz weg, muss man ja auch sehen. Und da hatten sie wirklich ja auch so ziemlich alles, was Rang und Namen hat an Non-Whisky und auch Rum und und auch viel Neues, eher Unbekanntes zum Entdecken gleich. So. Ja, ja. Ja, also das war eine interessant. Hochinteressante Mischung auch. Mhm. Und ja, auch das ist so ein Laden, wo ich mir gut vorstellen kann, dass man in der Gruppe eher mal vorbeikommt, um dort irgendwas vorzubereiten, wobei sich dort aufzuhalten vielleicht eher weniger interessant ist, aber um sich dort inspirieren zu lassen, ist das eine tolle Location gewesen. Ja, ja. Ja, also wirklich auch inspirierend und wirklich auch etwas, wo ich viel gelernt habe. Dann hat er auch noch, irgendwie, glaube ich, hatte er den Eindruck, dass wir ein bisschen dumm sind. Dann hat er dann auch noch auf Literatur und Zigarren hingewiesen, aber ich kannte das. Es ging nämlich um Heimite von Doderer, über den ich auch sogar schon bei dem Wiedkultur-Podcast gesprochen habe. Nämlich ein Wiener Romancier, der zwei ganz wichtige Romane geschrieben habe, hat, nicht ich, und der hat sie geschrieben, die Strudelhofstiege, da geht es um Zigarrenschmuggel, unter anderem. Ich habe das gelesen, konnte mich jetzt aber nicht an die Sache mit dem Zigarrenschmuggel erinnern. Und das andere Werk, was man, glaube ich, lesen sollte, ist die Merowinger von Almuth von Dürer. Der Name, der mir etwas sagt an der Stelle. Ja. Das ist interessant, kann man lesen. Also darauf hat er uns hingewiesen und ich kannte es. Also von daher, ja. Das war so tat, das fand ich, das ist ja, man sollte seine Kunden nicht unterschätzen. Ja. Ja, ansonsten, also wie gesagt, trotzdem da viel gelernt und viele Anregungen bekommen und was wir da gesehen haben auch an Zigarren, das war schon wirklich sehr verschieden. Du hast ja dann auch diese gedrehten gekauft und da hatte ja und auch dir diese Figurano, ja, das ist auch noch eine Figurano, wie heißt die noch hier hinten? Ja, und das ist noch nicht, man sieht, ich bin noch nicht perfekt. Das war die Perfekto. Genau, das ist Perfekto. Deshalb bist du ja auch nicht perfekt. Ja, genau. Also auch sehr, sehr interessant, was man da gesehen hat, auch diese alten Zigarren aus der vorrevolutionären Kuba-Zeit und hat wirklich viel gezeigt. Also das war sehr aufschlussreich. Ich habe da auch Fotos gemacht, die können wir dann alle irgendwie vertwittern oder sonst wie. Also kann man wirklich, den Laden kann man wirklich empfehlen und auch wenn man halt gewisse Spirituosen haben will. Und ich fand jetzt auch die Preise, das war eigentlich alles. Und wenn du sagst, dass es bei den Zigarren sowieso festgelegt ist, dann ja, aber. Wobei es natürlich schon so ist, wir haben jetzt häufig Zigarren irgendwie im Wert zwischen 8 und 15 Euro irgendwo gekauft. Mhm. Ein oder zwei oder drei. Und natürlich ist es so, das ist relativ viel für eine Zigarre im Vergleich zu dem, was man zum Beispiel mit Zigaretten bekommen könnte. Mhm. Umgekehrt hat man da natürlich auch eine ganze Weile lang Unterhaltung dran. Oder ja, klar, dran. Wenn du 90 Minuten brauchst, um das zu rauchen, wenn du das die gleiche Menge Zigaretten rauchen willst, für 90 Minuten, da bist du aber auch ganz schön geldlos. Und das andere ist natürlich, das ist ein Produkt, was mit sehr viel Handarbeit hergestellt wird. Also die meisten Zigarrenroller, die schaffen ungefähr, ich sag jetzt mal, 120 Zigarren am Tag. Es gibt auch welche, die 200 oder 300 schaffen können. Das kommt dann halt auf die Art und Weise an, wie das hergestellt wird. Und das ist einfach ein sehr aufwendiges Produkt. Auch in der Herstellung eigentlich ganz günstiges Produkt. Gerade die Deckblätter sind sehr teuer. Ja. Und es ist einfach ein Produkt für den Premium-Markt. Ja, klar. Und das jetzt ist immer ein sehr schönes Produkt. Ja. Jetzt haben wir über die Berliner Läden gesprochen. Es gibt natürlich auch anderswo welche. Du hast ja in der Schweiz da einen. Ja. Also ich empfehle in der Schweiz oder in Zürich insbesondere zwei Läden, in die ich häufiger gehe. Das eine ist Wellauer Tabak, das ist in der Nähe der Sihlstraße in Zürich. Das ist der Standardladen, in den ich häufiger gehe. Die importieren viele Eigenmarken, diese kontrollieren. Dort gibt es auch einen schönen Bereich, wo man sich auch mal hineinsetzen kann, um dort auch mal eine Zigarre selbst dort zu rauchen, direkt im Laden. Und empfehle ich auch sehr, um einfach mal so ein Gefühl dafür zu bekommen. Gibt es noch einen weiteren Laden, auch direkt in der Nähe, das ist der Manuels. Und der Manuels ist was ganz Besonderes, der ist nämlich eigentlich eine Mischung aus, die haben viel Kaffee, viel Rum und viel Zigarren und haben dann im Obergeschoss so im kubanischen Stil sich wirklich auch einen schönen Bereich eingerichtet, wo man sich wirklich sehr, sehr schön hinsetzen kann. Und ich schwank immer zwischen diesen beiden Läden und da gehe ich zu beiden Läden sehr gerne. Im Erstgenannteren ist halt auch mein Club aktiv, in dem ich aktiv bin und dementsprechend ist das in letzter Zeit der häufiger genutzte Laden. Ich kann aber beide sehr empfehlen. Insbesondere bei Manuels eignet sich auch gerade, um mal mit einer Gruppe abends wirklich mal hinzugehen. Manuels, ich hab's hier gerade, Löwenstraße 12. Werden wir das mal verlinken hier auch. Ja, Und es gibt natürlich auch in Zürich relativ viele andere Läden. Davidoff, die Firma, die wir vorhin schon erwähnt haben, die haben mehrere Flagship-Stores in Zürich, die dann relativ stark damit verbunden sind. Und eigentlich nur Zigarren von Davidoff oder alternativ Habanos bei sich im Laden haben. Also Habanos, das ist der Markenname für all die, die kubanischen Zigarren zusammen. Naja. Und es sind einfach, es gibt einfach viele, viel gute Auswahl und es ist einfach, Zigarre rauchen ist etwas für ruhige Stunden, wo man mal auf andere Gedanken kommen will und dafür ist es einfach gut geeignet. Ja. Ja. Was ich auch häufig mache, ist zum Beispiel, ich habe hier ein Buch über, um mir Tasting-Notizen zu machen, über verschiedene Zigarren, die ich rauche. Das sind und dort kann ich mir einfach wunderschön einfach mal aufschreiben, wie die Erfahrung war und letztendlich auch sagen, will ich sowas vielleicht nochmal neu anfassen oder lasse ich vielleicht die Finger davon, weil ich habe so einige Zigarren erlebt, die dann mir dann doch am Ende vielleicht zu stark waren oder wo der Zug zu eng war und das ist genau das, was ich mir dann hier aufschreiben kann. Und das ist in dem Fall sind das 33 Cigars Tasting Notebooks. Das ist so ein kleines Startup in Amerika, die diese Bücher herstellt. Mhm. Und der Gag ist immer, dass in das Deckblatt dieses Buchs immer ein Stückchen Tabak einfließt. Oder die haben auch Tasting-Bücher für Whisky, dann ist da ein Tropfen Whisky drin und so weiter. Und da gibt es immer wieder. Ja, das für Tee, da ist ein Teetropfen drin. Und zwar in der Tinte. Ja, ganz genau. Interessant. Das sind einfach, also das ist sowas, da kann man als Liebhaber einfach nochmal drüber nachdenken und sich zurückerinnern daran, was mal war. Mhm. Empfehle ich sehr, sowas darf ich mal da sehen? Sich so ein Buch auch anzulegen. Es hat allerdings auch den Nachteil, dass man plötzlich über jede Zigarre, die man raucht, nochmal besonders nachdenken muss, weil man will ja doch irgendwie festhalten, wie schokoladig war das, wie karamellig war das, wie ölig war die Zigarre. Und kannst du dann die Etiketten einkleben. Genau, ich klebe hier meistens dann die Zigarren-Etiketten oder besser gesagt das Zigarrenband ein. Mhm. Und auch das Zigarrenband hat ja eine ganz interessante Geschichte, weil diese Zigarrenbänder sind auch erst irgendwie um 1800 entstanden oder sogar etwas später. Und die haben erstmal dazu gedient, die Zigarre etwas besser zu identifizieren, weil letztendlich sehen die sich ja doch alle recht ähnlich aus, obwohl sie sich in der Farbe und leichter Form unterscheiden. Aber wenn der Markt groß wird, kann man sich eigentlich kaum noch herausstellen. Und deshalb ist einfach dieses Zigarrenband wichtiges Herausstellungsmerkmal geworden. Und auch, es gibt eine gewisse Fälschungsrate bei Zigarren, da muss man immer aufpassen, gerade wenn man aus Ländern, wo das nicht ganz so wichtig genommen wird, kommt, kriegt man da häufig Fälschungen angedreht. Also wenn der Preis zu gut ist, dann liegt es meistens daran, dass er zu gut ist. Mhm. Und deshalb gibt es bei den Zigarrenbänden, die sind häufig relativ aufwendig hergestellt, mit Prägungen, mit ausgedruckten Sachen, mit vielen goldenen Details, sodass die nicht so einfach nachzumachen sind. Dass man dann relativ sicher sein kann, dass man Original hat. Und wer zum Beispiel mal eine echte Cohiba gesehen hat und eine gefälschte Cohiba, dann wird man ganz schnell sehen, dass dann die kleinen goldenen Quadrate, die da drauf sind auf diesem Band, schwierig nachzumachen sind. Oder in dieser Cohiba ist eine kubanische. Genau, Cohiba ist im Prinzip eine der, der kubanischen Premium-Marken wirklich. Die dann einfach nochmal am oberen Ende der Spanne sind, eben. Also nochmal deutlich teurer als zum Beispiel eine Monte Cristo oder eine Romeo und Juliet. Ja, die haben immer so literarische Namen, Romeo und Juliet. Monte Cristo erinnert natürlich an den Graf von Monte Cristo, der übrigens auf Deutsch falsch geschrieben wird in der deutschen Übersetzung, in der klassischen deutschen Übersetzung. Da steht Cristo mit CH. Oh, ja. Die eigentliche Insel Monte Cristo, die es wirklich gibt, die aber nicht die Insel ist, auf der es spielt. Also die ist Fantasie und es gibt aber eine Insel Monte Cristo in vor der Toskana, also Insel, diese Inselzone, da wo Gino und so ist. Da war früher mal ein Kloster kein Gefängnis. Und das ist auf jeden Fall nicht mit H geschrieben, beide. Also die Insel im Roman, wie die dort, ist eigentlich nicht mit H. Aber was bedeutet enger Zug? Das steht hier bei deinen Notizen zur Powerband. Ich habe vorhin erwähnt, dass wenn man so eine Zigarre einschneidet, dass man an der Zigarre zieht und dass man dann prüft, wie gut die Luft durchkommt durch die Zigarre. Mhm, Und das war dann eine Zigarre, wo ich mir aufgeschrieben habe, oh, das war, die war etwa, da ist der Füller etwas enger zusammengedrückt, sodass die Luft schlechter durchkommt, was bei kubanischen Zigarren teilweise vorkommt, wo man dann halt, also weil das dort eher so verbreitet ist, weil die Kultur dort das lieber so rauchen möchte. Und dann habe ich mir halt notiert, das war in dem Fall, ich glaube, eine dominikanische Zigarre. Und das hat mir dann nicht so sehr gut gefallen. Dann habe ich mir aufgeschrieben, da muss ich keine zweite mehr haben. Ja, hast du nicht, bei Bayern steht gar nichts bei dem engen Zug. Aber das ist Camacho, du hast ja auch noch eine Camacho. Und das heißt, du hast eine andere Camacho hier drin. Genau. Weil der auch noch auf dem Etikett steht, infamous since 1962. Da hast du tatsächlich Buy Again 9 hingeschrieben und hast hingeschrieben, schwache Konstruktion. Deckblatt platzt auf. Beim Cut, irgendwie sowas. Katastrophe. Ja, und das ist die Katastrophe, die man nicht will. Und dann hast du hier noch eine Gran Perfecto Davidoff, Escudio. Da steht auch bei Genein. Etwas bitter, gefühlt zu bitter, kein Fan, aber tolle Konstruktion. Okay. Ja, die Monte Cristo wirst du nochmal nehmen, wenn ich sehe. Ja, steht da überall. Ja, also ich glaube die meisten. Ah, hier. Camacho, also Camacho scheint nicht dein Ding zu sein. Da hast du zwar ja hingeschrieben, aber in Klammern. Ja, es ist so. Also tatsächlich, ich habe hier die gelbe Camacho Criollo als Robusto-Format. Ja. Das ist tatsächlich, es dürfte meine allererste sein oder meine zweite, die in dem Buch sind. Das ist im Prinzip meine Standardzigarre. Ah, hier steht es. Die nehme ich fast immer. Ja. Und die Camachos, die sind, da steht zwar infamous since 1962, aber im Prinzip ist das eine Marke, die hat vor ein paar Jahren so einen Imagewechsel erfahren. Und die wird im Moment so ähnlich beworben, wie Jack Daniels zum Beispiel beworben wird. Für jung mit so ein bisschen Freedom und Biker-Atmosphäre und sowas. Und die hat in diesem Zusammenhang einfach ein neues Line-Up erhalten. Und mir gefällt diese Criollo sehr, sehr gut. Das ist so meine Standard-Zigarre wirklich. Und ich probiere dann immer mal wieder die anderen. Und ja, so dann, Baby geschrieben bei der Ecuador und Camacho. Und dann komme ich letztendlich immer wieder zur Criollo zurück. Also das ist Criollo. Criollo, yes. Ja, Criollo. Ja, hier da steht zum Beispiel stabile Asche, bitter und nussig. Genau. Wobei der Name der Zigarre Ecuador ist, das heißt nur Ecuador, und sie kommt aus Honduras. Nicht aus Ecuador, wie man vielleicht denken kann. Ja, und Nicaragua haben wir ja auch. Also es ist, bist ja schon gut rumgekommen sozusagen. Also bist du ja wahrscheinlich nicht dort gewesen, sondern hast sie hier eingekauft. Naja, man kann ja hinfahren. Wobei es gar nicht so klar ist, ob die dann wirklich vor Ort zu kriegen sind. Ja, ja. Häufig ist es so, dass wirklich die Zigarre selbst erstmal im Land kreiert wird und dann je nach Verteiler kommt dann ein unterschiedliches Zigarrenband auch erst drauf. Ja, ja. Ja, da haben wir ja jetzt schon eine ganze Menge Zeugs hier. Wir sind auch schon bei 2 Stunden angekommen, über 2 Stunden. Was gibt es denn noch an wichtigen Aspekten, die wir unbedingt noch loswerden müssten? Also wir hatten jetzt auch schon die Frage, wo man sie kaufen kann. Gibt natürlich in anderen Städten noch mehr Möglichkeiten. Ja, also es gibt normalerweise, gibt es fast überall Möglichkeiten, Zigarren zu kaufen. Also ich würde jetzt nicht unbedingt an den Tankstellen kaufen. Dort gibt es meistens nicht so wirklich gute. Ja, am Bahnhof zum Beispiel, wo wir heute waren, am Bahnhof Zoo, da war ja so ein kleiner Tabakladen. Ja. Er hatte natürlich keinen begehbaren Humidor, aber hatte auch schon einen großen Schrank da stehen. Also da gibt es, und an solchen Stellen kann man sich natürlich auch gut eindecken. Also die haben häufig so ein paar kubanische Klassiker. Also da gibt es mit großer Wahrscheinlichkeit, würde ich drauf tippen, dass es da entweder eine Romeo und Juliet oder eine Monte Cristo zu geben. Gibt vielleicht sogar eine Cohiba. Und dann wird es wahrscheinlich so ein paar bekanntere Kassenschlager geben. Ich kann mir gut vorstellen, dass es ein oder zwei Camachos dort gibt und dann vielleicht noch ein paar europäische Marken. Und das ist einfach... Und das sieht man dann einfach, häufig sieht man dann auch, wie sich der Ladenbetreiber damit wirklich auseinandersetzt. Ja, klar, das gehört natürlich auch dazu. Ach, ich würde sagen, wenn ich jetzt anfangen müsste mit dem Zigarrenrauchen, was ich jetzt nicht unbedingt vorhabe, aber ja, jetzt ein bisschen angefixt worden von dir, da würde ich mir jetzt mal einfach so ein Anfängerset. So ein Anfängerset holen. Da kann man eigentlich nichts falsch machen. Das ist ja für Anfänger gedacht. Und dann müsste mich natürlich auch noch so eine Humidor-Kiste dazu haben, weil ich dann natürlich das nicht jetzt sofort alles wegrauche. Und das ist ja der Nachteil beim Set. Du hast ja dann gleich, gerade wenn du eine größere Auswahl haben willst, hast du dann ja ein paar Zigarren. Wobei man sagen muss, wenn man jetzt so ein Set mit 3-4 Zigarren kauft, da ist es gar nicht so dringend notwendig, das dann sofort in den Humidor zu tun. Natürlich macht das der Liebhaber sofort. Aber wenn das jetzt ein paar Tage liegt, ja, die Qualität wird schlechter, das wird der Liebhaber vielleicht auch feststellen, aber ich glaube, der Anfänger merkt das gar nicht so sehr an der Stelle. Und da muss man so machen. Mir ging es damals tatsächlich so, ich habe dann am Flughafen eine Kiste Zigarren gekauft, nachdem ich mir gesagt habe, okay, ich interessiert mich jetzt dafür, ich nehme jetzt mal so eine kleine Kiste mit, wo ein bisschen was drin ist, habe ich plötzlich festgestellt, hey, ich habe jetzt 25 Zigarren. Die werde ich jetzt nicht nächste Woche aufgeraucht haben bei meinem Tempo. Vielleicht muss ich jetzt doch mal über eine Lagerung nachdenken. Und dann bin ich in Zürich in ein Tabakgeschäft gegangen und habe mir dort meinen ersten Humidor mitgenommen. Und die dort dann untergebracht. Und dort halt meine Basisausstattung bekommen. Und was halt wichtig für den Anfang ist, man braucht halt wirklich ein gutes Feuerzeug. Also es gibt relativ günstig häufig dann in den nächsten Zigarrengeschäften einfache, gute Feuerzeuge zu kaufen. Dann braucht man auch normalerweise einen Cutter und auch diesen Cutter, den kriegt man meistens sogar als Werbgeschenk irgendwie nachgeschmissen für kein Geld. Oder aber hier haben wir ja zum Beispiel auch Streichhölzer mitbekommen. Oder Streichhölzer kriegt man meistens. Streichhölzer kriegt man auch nachgeschmissen. Wobei, also nachgeschmissen jetzt nicht im schlechten Sinne gemeint, sondern es ist etwas schwieriger, mit einem Streichholz wirklich eine Zigarre zufriedenstellend anzuzünden. Deshalb empfehle ich eher, ein gutes Feuerzeug zu finden, wobei man auch wirklich aus Plastik relativ gute Feuerzeuge schon bekommen kann für sowas. Interessant ist, dass bei den Anfängersets immer 2 von jeder Zigarre dabei sind. Das ist natürlich... Ja, weil man vielleicht dann noch mal irgendwie die Erfahrungen nochmal neu machen will oder vielleicht will man die auch mit Freunden teilen. Das sind so die 2 Varianten. Also Zigarren werden häufig auch in Gemeinschaft einfach geraucht. Also das ist so auch ein geselliges Erlebnis, wo man einfach mal ins Gespräch mit Leuten kommen kann. Wenn man das dann mit einem guten Freund teilen kann, ist das natürlich auch nochmal eine Erfahrung wert. Naja, klar, natürlich. Das ist schon richtig. Aber wenn ich jetzt wirklich mal so sozusagen für mich anfangen will, dann brauche ich, glaube ich, nicht unbedingt 2, denn ich kann ja ist wieder irgendwas im Arm. Ich bin's nicht. Ich glaube, du bist's. Ich hab's doch ausgeschaltet hier. Ist doch hier auf Dings. Irgendwann in den Flugmodus gegangen. Ich bin in den Flugmodus gegangen, genau. Ah, der ist tatsächlich wieder ausgegangen. Weil ich vorhin irgendwie so, jetzt ist er im Flugmodus. Jetzt kann ich es sehen. Jetzt haben wir den Faden verloren. Ja, also wie gesagt. Als Anfänger braucht man vielleicht nicht 2 von jeder Sorte. Genau, ich kann ja dann auch ständig nachkaufen. Also ich meine, jetzt zum Beispiel zu Herzog ist ja nicht weit von mir. Da bin ich ja schnell. Umgekehrt ist, wenn man vielleicht nicht direkt in Berlin wohnt, wo man nicht direkt einen Laden in der Nähe hat. Die machen ja Versand. Und es ist so, wie es bei einigen anderen Sachen, die im Genusskast immer wieder erwähnt ist, vielleicht hat man beim ersten Mal wohl eine Zigarre probiert, hat man irgendwie gerade gute Laune und dann schmeckt sie plötzlich viel besser. Mhm. Oder man war auf der Messe und hat sie dort probiert und dann auf der Messe ist irgendwie alles toll, weil man ja schon drei Whiskys probiert hatte vorher. Genau. Ja. Und deshalb ist es gut, noch ein zweites Mal einfach ein Produkt zu probieren. Ich finde es trotzdem sehr interessant, einfach zwei zu haben, um einfach wirklich ein gutes Gefühl zu bekommen und sich das zu bestätigen, wenn man es ins erste Mal gut hört. Ah, hier, bei dem kleinen Zigarrenset zum Beispiel, Non-Cuba, kriege ich einen Cutter und einen sogenannten Friegel, was immer das ist. Das hat irgendwas mit der Lagerung zu tun. Friegel, der als Befeuchtungslösung dient. Ach so, ja, das ist dann, ich glaube, ich weiß, was das ist. Das ist wahrscheinlich so ein Plastikteil, wo man im Prinzip dann, da ist dann so eine Art Salz drin, wo das halt die Feuchtigkeit wieder freigibt oder eben sammelt, je nachdem, wie die Feuchtigkeit gerade ist. Mit Hilfe des Friegels können die Zigarren für eine Zeit von circa 3 bis 4 Wochen auch außerhalb eines Luminos gelagert werden. Ja. Naja, gut, aber. Also, das ist auf jeden Fall eine gute Empfehlung. Die andere Empfehlung ist tatsächlich einfach mal in so einen Laden zu gehen, zu sagen, dass man Anfänger ist und gerne mal probieren würde. Und ich würde dann eher was Mildes empfehlen. Ich würde dem Anfänger jetzt nicht unbedingt empfehlen, eine kubanische Zigarre zu wählen, weil kubanische Zigarren sind halt nach wie vor recht teuer. Liegt halt nach wie vor irgendwie in diesem Embargo und weil sie einfach besonders für Qualität stehen. Aber sie sind halt meistens auch relativ würzig, häufig auch relativ stark und teilweise haben sie auch eine sehr enge Konstruktion, sodass sie ganz so einfach zu ziehen sind. Und das sind alles Sachen, die für einen Anfänger jetzt nicht unbedingt empfehlenswert sind. Ja. Das ist klar. Also als wir in dem starke Zigarrenladen waren, da war ja vor uns auch offenbar einer. Wir haben nun den Anfang des Verkaufsgesprächs nicht mitbekommen, aber er hat ja am Ende ihm nochmal so ganz große Zigarren empfohlen. Und da hat er dazu gesagt, und dem kann man entnehmen, dass der andere offenbar Anfänger war, dass die auch für Anfänger sehr gut geeignet seien. Ich habe sogar verstanden gehabt, dass er so verschenken wollte. Da war ich mir nicht ganz sicher. Das kann natürlich sein, das weiß ich nicht genau. Ja. Also genau. Das ist vielleicht auch eine Empfehlung, am Anfang eher eine relativ dicke Zigarre zu nehmen, statt eine eher dünne Zigarre, weil einfach die sich angenehmer rauchen lassen. Ja. Und das Wichtige ist, sich Zeit dazu zu nehmen und nicht zu viel anderes vorzuhaben. Und dann, wenn man im Tag dann abends noch irgendwie die Wäsche bügeln muss oder so, ist das keine gute Kombination. Och, das entspannt mich sehr. Und nicht das Wäsche bügeln, aber zum Beispiel das Wäsche abhängen zum Beispiel. Da mache ich dann immer gute Musik an und so. Das ist immer. Oder ein Podcast. Ja, genau. Also ich empfehle, für eine schöne Atmosphäre einfach zu sorgen. Viele genießen auch Zigarren noch mit anderen Sachen zusammen. Vorhin erwähnt, in was für Läden wir Zigarren gefunden haben. Und es ist auch so im Prinzip, kann man, also klassisch ist natürlich irgendwie Zigarren mit Rum zu kombinieren. Es gibt aber auch noch ganz andere Varianten. Whiskys gehen super, wobei ich persönlich jetzt eher keine sehr rauchigen Islay-Whiskys dazu empfehlen, weil dieses Rauchige der Islay-Whiskys mit dem Rauchigen der Zigarren, das beißt sich irgendwie. Es gibt aber auch Leute, die schwören total da drauf. Es gibt auch Leute, die gerne Zigarren mit Bier kombinieren. Da gibt es von Perdomo gibt es zum Beispiel eine ganz berühmte Serie, die extra dafür gemacht ist, mit Bier zu kombiniert zu werden. Ich glaube, ich habe hier auch irgendwo in meinem Notizenbuch auch das Deckblatt und da sieht man deutlich, dass da so noch so ein bisschen Bier drauf zu erkennen war. Also extra dafür gedacht ist, dass Bieren kombiniert werden. Und mit Wein kann man es auch super kombinieren. Im Prinzip ist das, wie es immer ist. Geschmack ist Geschmackssache und man sollte einfach das finden, was einem gut gefällt. Und wenn man jetzt so nicht wirklich Rumliebhaber ist und noch nicht Zigarrenliebhaber ist, ist vielleicht der erste Schritt, beides zusammen zu kombinieren, eher eine blöde Idee. Ja. Und ich würde auch so so ein bisschen darauf achten, einfach bei der ersten oder zweiten Zigarre nicht auf Lunge gehen, sondern wirklich versuchen, bewusst zu puffen, und dann wird das ein schönes Erlebnis. Ja, naja, unsere Hörer sind natürlich an Rum schon gewöhnt, dank der Podcasts, und kommen jetzt die Zigarren dazu. Nein, muss nicht bei jedem, denn wie gesagt, das ist, jeder soll das genießen, was er möchte. Also wir möchten hier niemanden reinquatschen in den Genuss von, ja, sicherlich auch gesundheitsgefährdenden Dingen. Aber es sind ja fast alle Sachen, die man genießen kann. Wie gesagt, die Dosis macht's. Das ist ja ganz wichtig. Ja, was gibt's noch zu sagen, was jetzt unbedingt gesagt werden muss? Wenn man sagt, jetzt ist der Moment. Vielleicht sollte man nochmal in den Chat schauen, ob es dort noch irgendwelche Fragen gibt. Ja, das machen wir, aber im Chat war nicht viel los. Deshalb denke ich, ja, da ist auch bisher nichts weiter gekommen. Schade eigentlich. Aber Hörer haben wir. Also ich habe geguckt, also es hat sich doch hier doch ein paar zusammengekommen, trotz der späten Ankündigung. Wir werden das auch verbessern. und trotz des vielleicht etwas abseitigen Themas, aber es gibt doch Leute, die uns jetzt live gehört haben, und das ist schon mal schön. Und dann gibt es natürlich später Leute, die uns in zwei Podcast-Feeds hören können. Aber es werden doch sicher eine ganze Reihe Hörer sein. Und deshalb also auch bitte kommentieren. Nicht meckern, dass es den Podcast in zwei Feeds gibt. Das wissen wir. Das soll auch jetzt nicht die Regel werden, sondern die Ausnahme bleiben. Und wie gesagt, im Chat ist nichts. Wenn du noch was hast, dann sag es. Ich habe jetzt nichts mehr. Ja. Daher sind wir eigentlich am Ende. Und ich meine, wenn es wirklich noch viele Nachträge gibt, wir bitten ja auch um Kommentare, dann werden sicherlich wieder einige schreiben, ich habe keine Ahnung, und so ist es. Wir nehmen uns das alles zu Herzen und werden dann gegebenenfalls nacharbeiten und dann wahrscheinlich auch vielleicht nochmal ein Follow-up machen irgendwann. Sehr gerne, wobei ich nicht unbedingt nächste Woche schon wieder vorhab, in Berlin zu sein. Aber ja, wenn du mal in Berlin bist, oder es gibt ja vielleicht auch noch andere Gelegenheiten, es gibt ja verschiedene Großveranstaltungen, wo wir dann auch immer einen Live-Podcast machen, zum Beispiel beim Kongress, am Chaos Communication Kongress, der steht auch bald schon wieder an. Bist du dort? Nein. Oh, schade. Und ansonsten natürlich auch Chaos Communication Camp und so, also wo sich das so anbietet. Also, wird garantiert genug Gelegenheiten geben, das denke ich. Und wie gesagt, Berlin ist ja auch nicht aus der Welt. Da gibt es sicherlich auch Gelegenheiten. Ja, dann erstmal dir vielen Dank für die ausführliche Information. Und für mich war es jetzt ja wirklich auch insofern sehr aufschlussreich, weil ich nicht nur diesen Podcast gemacht habe, sondern heute auch mit dir durch die Tabakläden gelaufen bin. Also wirklich sehr lehrreich. Also ganz herzlichen Dank dafür. Gerne. Und an die kommenden Kommentatoren auch schon mal vielen Dank. Und vielen Dank fürs Zuhören. Ja, und bis bald. Tschüss.